heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Halleluja! Wenn Gott mit dir ist, wer kann gegen dich sein? Weißt du, Jesus heißt auch Immanuel, Gott mit uns. Es heißt heute Morgen, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann wohnt der in deinem Herzen, der von sich selber sagt oder der selber verkörpert, Gott mit uns. Dann wohnt der Gott mit uns in unserem Herzen. Halleluja, Halleluja. Wie kannst du noch zweifeln, dass Gott mit dir ist, wenn Gott mit uns in dir lebt? Amen. Wie kannst du noch zweifeln, dass Gott mit dir ist, wenn Gott mit uns in dir lebt? Ich frage dich nochmal. Halleluja. Weißt du, lege jeden Zweifel ab heute Morgen, dass Gott es nicht gut mit dir meinen könnte. Dir müssen alle Dinge zum Besten dienen. Halleluja. Am Ende steht seine Herrlichkeit, die er vorher bestimmt hat, die hat er auch verherrlicht. Halleluja. Am Ende steht sein Sieg. Am Ende steht seine Heilung. Am Ende steht seine Befreiung. Weißt du, manchmal gehst du durch Dinge durch. Manchmal gehst du durch finstere Täler. Aber du gehst hindurch und es bewirkt dir ein, wie es 2. Korinther 4, 17 sagt, ein umso größeres, über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, weil Gott mit dir ist. Sag mal, Gott ist mit mir. Halleluja. Oh, und nimm jeden Zweifel einfach unter deine Füße jetzt. Weißt du, Zweifel lässt dich schwanken, Zweifel lässt dich hin und her schwanken. Jakobus sagt, wer zweifelt, soll nicht glauben, dass er etwas empfangen kann in dem Moment, sondern du musst aus diesem Zweifel heraustreten, du musst aus diesem Schwanken heraustreten und du musst sagen, Gott ist mit mir. Und wenn Gott mit mir ist, was kann mich stoppen, wer kann gegen mich sein, was kann mich hindern, was kann den Durchbruch in meinem Leben hindern, was kann die Heilung in meinem Leben hindern, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich stehen? Amen. Halleluja. Also lass den Zweifel hinter dir und glaube ihm, was du heute ist, dein Tag von ihm zu empfangen. Heute ist das Reich Gottes, wie Jesus gesagt hat, zum Greifen nahe. Und du musst einfach nur hineingreifen und du kannst empfangen von ihm. Lass einfach den Zweifel hinter dir. Lass den Zweifel los und empfang einfach von ihm in Jesu Namen. Er ist mit dir und er ist für dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lasst uns ihn weiter anbeten, wirklich in dieser Haltung. Lasst uns ihn anbeten in dieser Haltung, wirklich des Glaubens, der Entschiedenheit, der Klarheit. Lasst uns hineingehen, wirklich von ihm zu empfangen, ohne jeglichen Zweifel, ohne jegliches Schwanken. Einfach, Gott ist mit uns, der Vater ist mit uns. Wer kann gegen uns sein? Halleluja, let's go. Love. singen. Stimme hören. Gott will deine Stimme hören. Ja. Stimme hören. Oh. Lass uns nochmal singen, du bist würdig. Oh, du bist würdig. Oh, so würdig. Du bist würdig, unser Gott. Oh, du wir danken dir, dass du dich als würdig erwiesen hast, vor dem Vater und vor uns, indem du den Preis bezahlt hast, indem du dein Blut vergossen hast, indem du das Blut in das Allerheiligste gebracht hast und dort Reinigung für uns erworben hast. Und dort der Gerechtigkeit Genüge getan hast, sodass wir in Freiheit hingehen können, Herr. Du hast dich für würdig erwiesen. Denn größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Du hast dein Leben hingegeben für uns. Du hast dein Leben hingegeben für die ganze Menschheit. Und deshalb bist du würdig. Und der Vater hat dein Opfer angenommen und er hat dich für würdig erklärt. Und deshalb singt der ganze Himmel, würdig ist das Lamm, Ehre sei dem Lamm, Glory to the Lamb, Halleluja, Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du heute Morgen hier bist, um die Kranken zu heilen, die Gebundenen zu befreien und die Niedergeschlagenen aufzurichten. Herr, du sagst in deinem Wort, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Und hier sind Menschen hier in diesem Raum oder auch über Livestream, schauen einige zu, und es ist so, dass einfach die Umstände dich des Lebens dich wirklich wie ausgefrungen haben, dich niedergedrückt haben, dauerhaft in die Knie gezwungen hätten, wie dich beladen hätten, sodass du nicht mehr in voller Freiheit wirklich Gott anbeten kannst, weil einfach diese Last auf dir liegt. Und Jesus sagt heute Morgen, komm zu mir und ich nehme dir diese Last ab. Komm zu mir. Mein Joch ist leicht, meine Last ist sanft. Ich zerbreche dieses schwere Joch auf deiner Schulter. Ich zerbreche diese Not über deinem Leben. Ich zerbreche diese Ängste. Ich zerbreche diese Sorgen. Ich zerbreche all das, was der Feind auf dich gelegt hat. Ich zerbreche es über dir heute Morgen. Jesus, Jesus, oh, zerbrochen ist das Joch durch die Salbung Gottes in Jesu Namen. Sei frei und los, jetzt in Jesu Namen. Raus, frei und los, in Jesu Namen. Jetzt, ohne Terror, frei, jetzt. Danke, Jesus. Frei und los. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Hier sind Jochs, die zerbrochen werden hier in diesem Raum. Halleluja. Da ist jemand mit einer längeren Krankheitsgeschichte hier im Raum. Und es hat dich wirklich niedergedrückt. Und es ist so, dass du wie müde geworden bist und das auch wirklich, wie wenn der Glaube einfach aus deiner Seele gezogen wäre, weil dich das einfach über längere Zeit so einfach begleitet und uns scheinbar nicht besser geworden ist. Gott möchte dir heute Morgen begegnen. Gott möchte dir heute Morgen dienen. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell zu mir hier nach vorne. Ich möchte einfach kurz die Hand auflegen. Gott sieht dich. Jesus sieht dich. Ja, Halleluja. Danke, Vater, für diese kostbare Tochter Gottes, Herr. Danke, Herr. Du sagst in deinem Wort, dass du uns tröstest, wie uns eine Mutter tröstet, Herr. Herr, und du siehst die Verzögerungen, und du siehst die hingezogene Hoffnung, Herr. Und du siehst, Herr, das kranke Herz, Herr. Aber ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du sie jetzt befreist, Herr. Ich danke dir, Jesus, für deine Kraft, Herr, die sie jetzt erneuert. Ich danke dir für die Erneuerung des Heiligen Geistes, Herr. Ich danke dir für die Erfrischung des Heiligen Geistes, Herr. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass all das jetzt ihre Seele verlässt, dass alles jetzt aus ihr herausgeht, dass sie in vollkommene Freiheit hineinkommt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, dass du sie übernimmst mit deinem Frieden, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Frieden. Danke, Jesus, für den Frieden deiner Gegenwart, Herr. Halleluja. Danke, Jesus, dass das schwere Joch jetzt von ihrer Schulter geht. Jedes Joch, das der Feind dir aufgelegt hat, es ist jetzt zerbrochen, Herr. Dein Joch ist leicht und deine Last ist sanft. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass jetzt einfach die Jahre abfallen, Herr. Das ist Abfällt. Es ist Abfällt. Es ist Abfällt von deiner Seele. Alles, was dich beschwert hat, das ist Abfällt in dem Namen von Jesus. Es fällt jetzt ab. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da ist Erneuerung. Da ist Erneuerung. Oh, da ist Erneuerung. Oh, überlass dich einfach dem Heiligen Geist, weißt du, er tut das Werk an dir. Er tut das Werk an dir. Er tut das Werk an dir. Er tut das Werk der Heilung. Oh, er tut das Werk der Freisetzung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass dieser Schraubstock sich jetzt löst in dem Namen Jesus. Jetzt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt, sei frei und los. In Jesu Namen, sei frei und los. In Jesu Namen. Oh, frei und los. In Jesu Namen. Oh, frei und los. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Er zerbricht das Joch auf deiner Schulter. Am Tage Midian, sagt er, am Tag seines Sieges, am Tag seines Triumphes. Jesus hat triumphiert. Er hat die Mächte und Gewalten öffentlich zur Schau gestellt und in sie im Triumphzug einhergeführt. Danke, Jesus, für die Erneuerung deiner Freude, Herr, in deinen Kindern, Herr. Danke, Jesus, für die Erneuerung der Gewissheit deines Sieges, Herr, und deiner Herrschaft, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Ich danke dir, Vater. Oh, ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, oh, ich danke dir, Jesus. Danke, Jesus. Oh, mehr von dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Füll sie, Heiliger Geist. Da ist es. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, das ist ein Geist der Leichtigkeit. Das ist ein Geist der Leichtigkeit, der die Kinder Gottes füllt. Oh, das ist ein Geist der Leichtigkeit, der die Kinder Gottes füllt. Oh, das ist ein Geist. Der Leichtigkeit. Oh, er sagt, in Jesu Namen, ich habe deinen Schmerz gesehen, ich habe deine Tränen gesehen, ich habe das Joch gesehen, ich habe gesehen, ich sehe dich wie so in einem engen Zimmer, wie so in einem engen Zimmer, wie wenn die Wände von allen Seiten auf dich zukommen würden in diesem Zimmer. Und so ist es, wie du dich gefühlt hast, wie wenn von allen Seiten die Bedrängnis enger rücken würde. Aber heute Morgen sagt Gott, ich stelle dich auf weiten Raum. Und diese Wände, die dich versucht haben, immer enger einzusperren, sie fahren wieder nach außen, sie gehen wieder zurück in dem Namen Jesus. Jedes Joch ist zerbrochen. Da ist Sieg, da ist heute eine Wende in deinem Leben. Oh, da ist heute ein neuer Tag in deinem Leben. Von heute an in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi, da ist eine neue Weite und da ist eine neue Freiheit und da ist ein neues Vertrauen und da ist eine neue Liebe. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Segne sie. Oh, segne sie, Heiliger Geist. Oh, ich danke dir, Heiliger Geist. Oh, ich danke dir, Heiliger Geist. Oh, ich danke dir, Heiliger Geist. Oh, füll sie ganz neu mit deinem Vertrauen, Herr. Halleluja. Füll sie mit deiner Sicherheit, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, oh, oh, oh, Jesus. Oh, lass uns nochmal singen. You are holy. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gott berührt dein Schultergelenk. Oh, da ist die Kraft Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Seine heilende Kraft ist schon hier im Raum. Seine heilende Kraft ist schon hier im Raum. Halleluja. Du hast verschiedene Probleme mit den Gelenken, richtig? Ja. Ja, streck deine Hände aus. Genau, überall. Ja, streck deine Hände aus. Ich sehe, wie Gott deine Gelenke berührt in dem Namen Jesus überall. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für diesen Strom der Heilung, der jetzt durch diesen Körper geht, Herr. Diesen Strom der Heilung, der jetzt durch diese Gelenke geht. In dem Namen von Jesus, durch die Knie, durch die Schultern, durch den Nacken, überall. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen, auch hier, die Knie in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, ist hier jemand, hier in diesem Bereich, jemand mit Schleier vor den Augen, wie grauer Star oder sowas, Schleier vor den Augen bei dir? Hm? Halleluja, streck deine Hände aus. Oh, danke, Vater. Danke, Vater, für deine heilende Kraft jetzt. Danke, Herr, dass völlige Klarheit jetzt in diese Augen kommt. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Bei dir auch? Komm her. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft jetzt, Herr. In dem Namen Jesus spreche zu diesem Schleier, dass er sich jetzt entfernt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Klare Sicht, Herr. In dem Namen von Jesus. Oh, klare Sicht. In dem Namen von Jesus. Jesus. Halleluja. Hast du irgendwie immer mal wieder Probleme mit dem Kiefergelenk oder Zähnen oder sowas da in dem Bereich? Mit den Zähnen, ja. Das sehe ich gerade im Geist. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du mit deiner Kraft jetzt diese Zähne berührst, ja. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Der Heilige Geist ist hier und er berührt Menschen. Oh, er berührt Menschen mit seinem Geist. Er berührt Menschen mit seiner Kraft. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Hier in diesem Bereich ist eine Frau und du hast Probleme einfach mit deinen weiblichen Organen. Da ist was nicht wirklich in Ordnung. Wen betrifft es? Streck einfach deine Hand aus, hier in diesem Bereich. Streck deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Nur das bei dir. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft jetzt. Ja. Oh, die jetzt durch diesen gesamten Bereich durchgeht. Ja, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Hier in dem Bereich ist jemand mit grünem Star. Grüner Star. Augeninnendruck ist nicht in Ordnung. Nein, grüner Star. Da ist jemand mit grünem Star. Ich habe gerade dieses Wort. Ist es bei dir? Komm her. Grüner Star. Ist es bei dir? Ist es bei dir? Grüner Star. Ich hatte jemand mit grünem Star. Der Augeninnendruck ist da nicht in Ordnung. Der Augeninnendruck. Ah, okay. Ja, dann ist vielleicht nicht diagnostiziert worden, aber das ist... Okay. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass dieser Augeninnendruck jetzt in die Ordnung Gottes kommt, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jemand wird von Sinusitis geheilt, gerade jetzt im Raum. Jemand von Sinusitis, streck einfach deine Hand aus, gerade hier in diesem Bereich müsste das sein. Wenn du mit Sinusitis zu tun hast, streck einfach deine Hand aus, bei dir. Halleluja, streck deine Hand aus in Jesu Namen. Danke, Vater, es sind mehrere. Danke, Vater, für deine Kraft, danke für deinen Geist. Danke, Jesus, dass jetzt die Ordnung Gottes kommt. In die Nasen, Nebenhöhlen, Schleimhäute, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Hattest du aktuell Zahnschmerzen gehabt, als du hierher gekommen bist? Aha. Und hattest du Schmerzen da? Okay. Okay, da. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Versuch es nicht zu verstehen in deinem Verstand, was Gott tut. Halleluja. Hat nichts mit Hypnose zu tun übrigens. Versuch es trotzdem nicht zu verstehen in deinem Verstand, weil das Wort Gottes sagt in Sprüche 3, Vers 5, heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Weißt du, wir müssen es lernen als Christen, uns auf Gott zu verlassen, uns auf den, nicht auf unseren Verstand zu verlassen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Ich spüre noch, hier ist noch irgendwie jemand, du hast irgendwie wie immer wieder so massive Kopfschmerzen, die dich quälen, hier in diesem Bereich. Ha? Ah, du auch? Okay. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja, ich sage jetzt diese... Du Quälgeist, du kommst jetzt heraus aus ihrer Seele und aus ihrem Körper. In Jesu Christi Namen. Jetzt. Oh, frei und los. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Steh nochmal auf. Halleluja. Nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Mach mal so. Schüttel's mal ab. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, Jesus, wir lieben dich. Oh, wir danken dir. Wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Die heilende Kraft Gottes ist schon überall hier im Raum. Und ich sage dir, während wir jetzt das Wort Gottes hören, werden weitere Heilungen passieren. Und überhaupt den ganzen Vormittag und darüber hinaus, auch nachher, wenn Leute noch anrufen werden, in der Hotline werden Leute geheilt und die nächsten Tage werden Leute geheilt, weil die Heilungskraft Gottes von hier ausgeht und du sie weitergibst und weiterträgst. Aber jetzt lass uns einfach mal an unseren Platz gehen und lass uns das Wort Gottes hören. Halleluja. Und weil es ist sehr wichtig, einfach auch die Grundlage für all das, was hier passiert, zu legen und zu wissen, worum es geht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr könnt das Pad reintun, bitte. Halleluja. Halleluja. Weil ich möchte gern eine Bibelstelle euch lesen heute, weil es sehr wichtig, weil manche Leute sehen, wie der Heilige Geist wirkt, sehen, wie Worte der Erkenntnis kommen, wie die Kraft Gottes wirkt und so weiter, durch Menschen. Ja? Er wirkt durch Menschen. Durch einzelne Menschen, durch ja, bestimmte Menschen zu bestimmten Zeitpunkten. Und trotzdem ist es wichtig, dass du verstehst, dass das, was hier passiert, nicht auf der Grundlage einer Gabe passiert. Die Grundlage für diesen Heilungsdienst auch und diesen Wunderdienst, den Gott uns hier bei Glory Life gegeben hat, ist nicht eine bestimmte Gabe. Ich nehme für mich nicht in Anspruch, in einer besonderen Art und Weise irgendwie ein Charisma der Heilung zum Beispiel zu haben oder gar über dieses Charisma der Heilung irgendwie verfügen zu können, sondern ich möchte dir etwas lesen, was die Basis ist für das, was hier passiert. Und das steht im Psalm 107, Vers 19 bis 22. Da heißt es, dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten erzählen. Amen. Also die Basis für den Heilungsdienst im Neuen Testament, die Basis für die Erwartung von übernatürlichen Wundern und Heilungen im Neuen Testament, im Zeitalter des Neuen Bundes, ist nicht eine Gabe in erster Linie, sondern es ist das Wort Gottes. Amen. Sag mal das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Halleluja. Weißt du, was ich tue hier bei Glory Life als Leiter von Glory Life? Was ich tue, ist nicht, mich auf eine bestimmte Gabe zu verlassen. Aber was ich tue, ist, ich verlasse mich auf das Wort Gottes. Amen. Und ich bin bestrebt, das Wort Gottes zu predigen, und zwar das ganze Wort Gottes und das volle Evangelium und das, was Jesus für uns vollbracht hat und das, was er für uns getan hat, weil er sagt in Römer 8, Vers 32, wenn er seinen einzigartigen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Amen. Ich verkündige das Wort Gottes, ich predige das Wort Gottes, ich stelle das Evangelium ins Zentrum dieses Wortes Gottes, weil das ist das Zentrum dieses Wortes Gottes. Amen. Also das Zentrum dieses Wortes Gottes ist nicht irgendein Gebot aus 3. Mose, sondern das Zentrum dieses Wortes Gottes ist das Evangelium von Jesus Christus. Ist die Person Jesu Christi. Amen. Das Zentrum ist das, was Jesus für uns vollbracht hat, was Jesus stellvertretend für uns durchlitten hat, damit wir den Benefit davon, also den Nutzen davon empfangen könnten. Amen. Das ist das Zentrum des Wortes Gottes. Und ich bin bestrebt, dass hier bei Glory Life dieses Wort Gottes mit Klarheit verkündigt wird und wir glauben diesem Wort. Amen. Ich glaube diesem Wort. Was heißt es, ich glaube diesem Wort? Wenn ich sage, ich glaube diesem Wort, dann heißt es, ich handle so, als wäre es die Wahrheit. Amen. Ich handle gemäß der Realität des Wortes Gottes. Ich handle nicht gemäß der Realität meiner Gefühle. Das ist auch eine Realität. Ich handle auch nicht gemäß der Realität meiner Gedanken. Oh, was die Gedanken alles wissen oder nicht wissen. Oder was sie für möglich halten oder was sie nicht für möglich halten. Aber weißt du, ich handle nicht gemäß der Realität meiner Gedanken, sondern ich handle gemäß der Realität des Wortes Gottes, und das solltest du auch tun. Amen. Denn das nennt man Glaube. Glauben heißt handeln nach dem Wort Gottes. Paulus sagt in Galater 5, Vers 16, er sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Was heißt wandelt im Geist? Wandeln im Geist heißt nichts anderes als wandeln gemäß der Realität des Wortes Gottes. Wandeln im Glauben. Wandeln gemäß, weißt du, wandeln, dass du das für real erklärst und nicht das, was dein Gefühl sagt, für real erklärst. Also dein Körper mag sagen Symptome, dein Körper mag sagen Schmerzen, dein Körper mag diese oder jene Realität wiedergeben und der Arzt mag diese oder jene Realität feststellen. Und ich leugne nicht, dass es Realität ist, es ist eine Realität. Amen, es ist eine Tatsache, es ist eine Realität. Aber weißt du, es gibt auch eine andere Realität. Und das ist die Realität des Wortes Gottes. Amen. Und das Wort Gottes sagt zum Beispiel in Jesaja 53,3, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen. Das heißt, es gibt eine andere Realität, und diese Realität sagt, Heilung ist bereits geworden. Sag mal, geworden. Es gibt da eine Dimension im Geist, in der Heilung Realität ist, mehr als alle deine Symptome Realität sind. Oder anderes Beispiel, dein Gefühl mag sagen und dein Verstand, Umstände, Probleme. Ja, in dieser Zeit ein Problem nach dem anderen, auch in der Welt, weißt du, von Problem zu Problem. Jetzt überlegen sich Leute schon in der Welt, ob man in dieser Zeit überhaupt noch feiern kann oder so, weil es so viele Probleme gibt. Also das ist eine Realität und das leugnen wir nicht. Es gibt Probleme und du leugnest auch nicht, wenn es Probleme in deinem Leben gibt, verstehst du? Weil das ist eine Realität. Aber es gibt eine andere Realität und das ist die Realität des Wortes Gottes. Und das Wort Gottes sagt zum Beispiel in Philipper 4, Vers 6, sagt Paulus, sorgt euch um nichts. Amen. Sorgt euch um nichts. Und dann 1. Petrus 5, 7 heißt es, denn er sorgt für euch. Halleluja. Das heißt, er kümmert sich um eure Umstände. Er sorgt für euch. Heißt, er hat eure Probleme im Blick und er hat sie nicht vergessen und er hat dich nicht vergessen, sondern er kümmert sich darum. Das ist die Realität Gottes. Das ist die Realität des Wortes Gottes. Die Realität des Wortes Gottes heißt, ich tue, was das Wort Gottes sagt. Leben im Geist heißt, ich tue, was das Wort Gottes sagt. Und wenn das Wort Gottes sagt, sorgt euch um nichts, dann sage ich, Herr, dein Wort ist mir Befehl. Amen. Halleluja. Wolfgang, mach mal die Tür hinten zu, bitte. Halleluja. Dein Wort ist mir Befehl. Amen. Also, ich sorge mich um nichts. Amen. Ja, manchmal musst du das offensiv tun, weil dein Verstand sagt was anderes. Dein Verstand sagt, jetzt ist aber wirklich Zeit, dir Sorgen zu machen. Jetzt musst du wirklich dir Gedanken machen. Und das Wort Gottes sagt was anderes. Das Wort Gottes sagt zum Beispiel auch in Galater 5, Vers 1, sagt er, für die Freiheit hat Christus euch befreit. Amen. Dein Gefühl sagt manchmal was anderes. Dein Gefühl sagt, ich bin im Schraubstock, ich bin eingeengt, ich bin gebunden. Da sind Dinge in deiner Seele, da sind Zwänge in deiner Seele, in deinen Gedanken vielleicht. Da sind Zwänge in deinen Umständen und um dich herum. Und trotzdem sagt das Wort Gottes, und das ist die Realität, für die Freiheit hat Christus uns befreit. Lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, lass dich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Halleluja. Leben im Geist, oder man könnte auch sagen, Leben im Glauben, heißt also, sich mit dem Wort Gottes zu verbinden als einer lebendigen Realität. Also nicht nur einem Wissen, nicht nur einer Theologie. Ja, ich weiß, es ist so, Heilung ist im Erlösungswerk beinhaltet. Ich weiß das von meinem Kopf her, das ist gute Theologie. Ja, nein, es geht nicht darum um eine Theologie, sondern es geht um die Verbindung zu einer Realität. Weil er sandte sein Wort und heilte sie. Weißt du, wenn das die Wahrheit ist, dass Gott sein Wort gesandt hat, um uns zu heilen, dann muss in diesem Wort mehr sein als nur Worte. Verstehst du? Da muss es mehr sein als einfach nur Worte, einfach nur Aussagen, einfach nur irgendwelche theologischen Wahrheiten. Dann muss es mehr sein. Nein, es ist Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft? Halleluja. Weißt du, sein Wort hat in sich selbst die Kraft zu bewirken, wozu es gesandt ist. Amen. Halleluja. Es heißt, sein Wort ist eine Substanz, sein Wort ist eine Realität. Amen. Und mit dieser Realität müssen wir uns verbinden. Nicht nur mit Worten, sondern mit der Substanz hinter den Worten. Amen. Und jetzt kommt's für heute. Ich möchte dir heute eine Realität mal wieder ganz neu vorstellen. Und dann wollen wir diese Realität ergreifen. Eine Realität des Wortes Gottes. Und du findest diese Realität in Johannes 17, 22 bis 24. Wir wollen uns mit dieser Realität verbinden. Halleluja. Wir wollen, dass diese Realität, die Substanz hinter dieser Realität, zur Substanz in unserem Leben wird. Ja, und da heißt es, einige, die schon länger hier sind, haben den Vers schon öfters gehört. Aber das macht nichts. Der Glaube kommt nicht aus dem "habe ich schon gehört", sondern er kommt durch das Hören und das Hören und das Hören. Halleluja. Es geht um die Verbindung zu dieser Realität. Er sagt hier, Jesus spricht im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, 22, und die Herrlichkeit, er spricht zum Vater, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Amen. Mit anderen Worten, das Wort Gottes beschreibt hier eine Realität, und es gibt noch andere Bibelstellen, wo diese Realität beschrieben wird. Es beschreibt diese Realität, dass wir durch das Erlösungswerk von Jesus nicht nur Heilung für unsere Krankheiten haben, nicht nur Befreiung für unsere Gebundenheiten, nicht nur Befreiung von Sorgengedanken haben, sondern wir haben einen vollkommen neuen Lebensraum geschenkt bekommen. Und dieser Lebensraum ist die Herrlichkeit Gottes. Sag mal, die Herrlichkeit Gottes. Weißt du, was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes ist eben auch nicht nur ein Wort, sondern die Herrlichkeit Gottes ist eine reale Substanz. Das hebräische Wort für Herrlichkeit im Alten Testament heißt Kavod. Und es heißt auch so viel wie Gewicht. Das ist ein Gewicht. Das Gewicht einer Persönlichkeit nennt man die Herrlichkeit. Das Gewicht der Persönlichkeit Gottes ist seine Herrlichkeit. Es ist die Substanz, die von Gott ausgeht. Es ist die Substanz seines Wesens. Im Griechischen heißt es dasselbe Wort, Doxa. Und es heißt so viel wie Majestät, Schönheit, Würde, Königlichkeit, ja, Herrlichkeit, einfach Machtausstrahlung. All diese Dinge, weißt du, sind in diesem Wort für Herrlichkeit drin. All diese Dinge sind in diesem Wort Doxa drin und sie sind wie ein Gewicht, sagt uns das Wort Kavod, ja, wie ein Gewicht. Er legt sich wie ein Gewicht auf uns, wenn wir es zulassen. Amen. Ja, am letzten Sonntag haben wir diese Bibelstelle gelesen aus 2. Chronik 5, Vers 12 bis 14. 2. Chronik 5, Vers 12 bis 14. Das war im Alten Testament einer der Momente, wo sozusagen im Alten Testament dieses Gewicht der Herrlichkeit Gottes sich freigesetzt hat, ja, als ein Vorschatten auf das Gewicht, das Gott im neuen Bund freisetzen würde. Weißt du, wenn wir diese Geschichten oder Verse im Alten Testament lesen, muss uns immer bewusst sein und bewusst bleiben, dass diese Herrlichkeit, die im Alten Testament, im Alten Bund offenbart wurde, zur Zeit von Mose und zur Zeit von Salomo und so weiter, dass diese Herrlichkeit nur ein geringes Maß an Herrlichkeit war im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns im neuen Bund gegeben ist, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Jesus Christus uns gegeben hat. Amen. Haggai 2, Vers 6 heißt es, größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Größer. Sag mal größer. Halleluja. Größer ist die Herrlichkeit des neuen Bundes als die Herrlichkeit des alten Bundes. Größer. Halleluja. 2. Korinther 3, Vers 7 bis 11 spricht Paulus davon. Er sagt, dass die Herrlichkeit, die Mose hatte, als er sein Angesicht bedecken musste, weil eine solche Herrlichkeit auf ihm war, dass diese Herrlichkeit, die von ihm abstrahlte, sodass die Israeliten nicht hinzutreten konnten, weil sie einfach von dieser Herrlichkeit so geblendet wurden, dass diese Herrlichkeit, sagt er, ist eigentlich gar keine Herrlichkeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir im Neuen Bund haben. Das ist das, was er, ich habe es jetzt mit Worten umschrieben, aber lies es nach, 2. Korinther, 2. Korinther 3, 7 bis 11 steht es. Ja. Es ist die überragende Herrlichkeit. Sie ist so überragend, dass die Herrlichkeit des Alten als nichts erscheint im Vergleich zur Herrlichkeit des Neuen. Amen. Also mit diesem Bewusstsein lesen wir nochmal 2. Chronik 5, Vers 12 bis Vers 13 bis 14, ja. Was heißt, und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben, mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Es war diese Wolke der Herrlichkeit. Weil es heißt weiter, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Amen. Also da kannst du etwas sehen von dem, was ich gesagt habe. Kavod bedeutet Gewicht. Da kannst du etwas sehen von diesem Gewicht, das Gewicht dieser Herrlichkeitswolke. Weißt du, normalerweise Wolken haben kein Gewicht, oder? Ich meine, heute haben wir Nebel gehabt draußen, ja? Wenn du durch diesen Nebel gehst, hast du nicht das Gefühl, dass irgendwie ein Gewicht auf dir liegt. sondern da bist du halt in der Wolke, da bist du im Nebel, da bist du einfach, ja, wenn du im Flugzeug durch eine Wolke durchfliegst, dann ist um dich herum, wird's neblig, aber du hast nicht das Gefühl, dass irgendwie das Flugzeug nach unten oder irgendwo hingedrückt wird, weil das ist einfach nur eine Wolke. Aber weißt du, diese Wolke war eine andere Wolke. Diese Realität ist eine andere Realität. Diese Wolke, diese Realität nämlich, ist das Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Und dieses Gewicht war so stark, dass die Priester nicht mehr hinzutreten konnten. Was heißt es? Wie muss man sich das vorstellen? Sie konnten nicht mehr hinzutreten. Ich glaube schlicht und einfach, sie haben es versucht. Und wenn sie nur einen Schritt in die Wolke getan haben, bumm, hat sie es umgehauen. Vom Gewicht. Also manchmal fragen Leute, warum fallen Leute um in unseren Gottesdiensten? Vielleicht hat es was mit dem Gewicht zu tun. Wenn das Gewicht zu stark wird, dann kann es halt nicht mehr stehen. Die Priester konnten auch nicht mehr. Sie konnten nicht mehr stehen. Sie konnten nicht mehr hinzutreten. Sie konnten sich nicht mehr bewegen. Warum? Weil ein Gewicht der Herrlichkeit auf sie kam. Und dieses Gewicht ist eine Realität. Amen. Weißt du, wir sollten uns eher wundern, wenn in einem Gottesdienst keine Leute umfallen. Ja. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wenn in einem Gottesdienst keine Leute umfallen. Entweder alle Leute sind schon so herrlichkeitserprobt und herrlichkeitsgefestigt, dass sie das einfach nicht mehr erschüttern kann, das Gewicht, das da ist. Oder aber die Herrlichkeit Gottes ist nicht so da, wie sie da sein sollte. Weil es ist eine Realität. Es ist ein Gewicht. Halleluja. Amen. Das Gewicht der Persönlichkeit Gottes. Weißt du, und nichts, was sich nicht mit Gott verträgt, kann sich angesichts dieses Gewichtes seiner Herrlichkeit halten. Amen. Nichts kann sich halten. Halleluja. Ich sage immer so, ich weiß nicht, ob ich das auch in einem meiner Bücher geschrieben habe, aber ich finde es ein gutes Bild. Ja, ich habe es schon öfters gepredigt. Ja, es ist eigentlich so, wenn die Herrlichkeit Gottes auf die Atmosphäre dieser Welt trifft. Also, man könnte auch so sagen, wenn die Realität der Herrlichkeit Gottes auf die Realität deiner Umstände, deiner natürlichen Dinge, deiner Symptome, deiner Bindungen, deiner Krankheiten, was auch immer es sein mag, wenn die Realität der Herrlichkeit Gottes auf die Realität dieser Welt trifft. Ja, Paulus sagt ja, es gibt zwei Machtbereiche, den Machtbereich der Finsternis und den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Die Herrlichkeit Gottes ist der Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben es gerade gehört. Jesus hat gesagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das heißt, es ist der Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Wenn nun der Machtbereich des Sohnes seiner Liebe, also der Machtbereich der Herrlichkeit Gottes, auf den Machtbereich der Finsternis trifft, welches der Machtbereich dieser Welt ist, dann ist es so, wie wenn in der Meteorologie eine Warmfront auf eine Kaltfront trifft. Amen. Wie viele wissen, was dann passiert? Wo sind die Hobby-Meteorologen? Was passiert, wenn eine Warmfront auf eine Kaltfront trifft? Was passiert dann? Gewitter. Blitze. Und Donner. Amen. Warum? Weil die Spannung ausgeglichen werden muss. Da ist eine Spannung zwischen, deswegen Blitze sind ja Spannung, Hochspannung. Ja. Da ist eine Spannung zwischen der Warmfront und der Kaltfront und diese Spannung muss ausgeglichen werden. Und genauso ist eine Spannung, wenn die Herrlichkeit Gottes, die Realität Gottes auf die Realität dieser Welt trifft, dann gibt's da eine Spannung und diese Spannung muss ausgeglichen werden und dann gibt's Blitze und Donner. Und was sind diese Blitze und Donner? Ich sag's dir, Zeichen und Wunder. Amen, Zeichen und Wunder. Weil ich frage dich, wie lange kann sich Krankheit in der Herrlichkeit Gottes halten? Hallo? Was glaubst du, wie viel Krankheit sich in dem Moment im Tempel halten konnte, als dieses Gewicht, diese Wolke der Herrlichkeit den Tempel erfüllt hat? Also nichts, was der Herrlichkeit Gottes widerspricht, kann sich auch nur eine Sekunde in der Herrlichkeit Gottes halten. Und im Himmel, da sind wir uns alle einig, gibt es keine Krankheit. Oder? Wie lange können sich Dämonen halten in der Herrlichkeit Gottes? Hallo, wie viele Dämonen fliegen noch im Himmel rum? Keine, weil... Sie können die Atmosphäre gar nicht ertragen. Amen. Da gibt es eine so große Spannung. Weißt du, ich meine, das ist die Spannung, die ich weiß gar nicht, wie hoch die Spannung beim Blitz ist, 50.000 Volt oder irgend sowas, glaube ich. Irgendwo in der Richtung, wo sind die Experten? Keiner weiß. Millionen. Echt? Okay, Millionen sogar. Also preis den Herrn noch besser. Hammer, ja. Also da ist deine, kannst zählen, wie viele Batterien du da zusammentun musst, damit es zustande kommt. Ja. Also nimmst, ich glaube jetzt mal dem Erich und sag einfach mal Millionen Volt, okay? Millionen Volt Spannung. Was glaubst du? Weißt du, da ist nicht irgendwie erstmal eine Verzögerung, sagen wir mal, von 5 Minuten, bis dann mal langsam sich diese Spannung entlädt. Sondern die Spannung hat ein solches Maß erreicht, dass es nur eine Sekunde dauert und bumm, kracht's. Der Grund übrigens, warum du den Donner meistens nach dem Blitz hörst, ist nur deswegen, weil der Schall ein bisschen braucht, um zu dir zu kommen und das Licht läuft schneller als der Schall. Aber in Wirklichkeit donnert es und blitzt ja immer gleichzeitig. Ja. Also es ist eine Entladung. In dem Moment, wo es blitzt, donnert es. Halleluja. Also, bumm, macht's. Amen. Warmfront trifft Kaltfront. In dem Moment, wo die Warmfront Gottes, die Herrlichkeit Gottes Krankheit trifft, kommt diese Spannung auf. Da kommt, ich meine, das sind ein paar Millionen Volt, da nichts dagegen. Weil das ist eine Spannung, die auf göttlichem Level liegt. Das ist eine Spannung, weißt du, der lebendige Gott trifft auf die Abgesandten der Hölle. Amen. Er trifft auf die Machenschaften des Teufels. Was glaubst du, was das für eine Spannung ist? Was glaubst du, wie viele Sekunden sich das halten kann? Keine einzige, es macht Bumm. Und dann sagen wir hier auf der Erde, das ist ein Wunder. Amen. Dann sagen wir hier auf der Erde, das ist übernatürlich. Gerade eben waren die Schmerzen noch da, jetzt sind sie weg. Gerade eben war noch der Finger krumm, jetzt ist er gerade. Amen. Hatten wir neulich erlebt. Genau, da ist die Frau mit dem krummen Finger, mit dem ehemaligen krummen Finger. Halleluja. Preis den Herrn, schön, dass du da bist. Preis den Herrn. Also die Herrlichkeit Gottes trifft die Realität dieser Welt. Und das, was nicht in der Ordnung Gottes ist, bumm, muss sich ausrichten. Und dann sagen wir, Zeichen und Wunder. Eigentlich ist es nur das Gesetz der Hochspannung. Du kannst es für deinen Verstand dir noch gut erklären. Das ist einfach die gleiche Gesetzmäßigkeit wie bei einem Gewitter. Das kann sich einfach nicht halten. Entscheidend ist, dass wir gemäß der Realität des Wortes Gottes leben. Weil wo manifestiert sich die Herrlichkeit Gottes? Wo manifestiert sich die Warmfront Gottes? Da, wo wir uns verbinden mit der Realität des Wortes Gottes. Da, wo wir sagen, okay, wenn Jesus es gesagt hat, wenn Jesus tatsächlich sein Erlösungswerk dafür vollbracht hat, damit dieselbe Herrlichkeit, die er vom Vater bekommen hat, bei uns sein sollte, damit sie uns gegeben ist. Das heißt ja, wir haben dieselbe Herrlichkeit. Amen. Hebräer 2, Vers 10 heißt es so, denn es geziemte ihm, das ist ein bisschen altmodisch ausgedrückt, aber egal, es geziemte ihm, also Jesus, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Das heißt, der Vater hat Jesus durch Leiden vollkommen gemacht, um viele Söhne und Töchter natürlich auch, wenn du das lieber hast, viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit zu führen. Das heißt, in diese Dimension hineinzuführen, ihnen diese Dimension zu eröffnen. Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 7, das ist das Geheimnis des Evangeliums, das wir predigen, das vor Grundlegung der Welt bereits beim Vater beschlossen war zu unserer Herrlichkeit. Amen. Damit die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben wohnen kann. Und wohnen darf. Und das heißt die Herrlichkeit Gottes auf uns. Und das heißt auch die Herrlichkeit Gottes in uns. Weil Christus in uns, Kolosser 1, 27. Christus in uns, die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Amen. Christus in uns ist die personifizierte Herrlichkeit. Also das ist der Hammer. Wir haben noch mehr als Adam und Eva im Paradies haben zur Verfügung. Das musst du dir immer wieder klar machen. Adam und Eva im Paradies, du kannst es so vorstellen, wenn wir hier so eine Flasche haben, ja, nehmen wir mal an, diese Flasche wäre jetzt komplett leer, ja, und das wäre jetzt, sagen wir mal, Adam, ja, diese Flasche, oder Eva, egal. Also das ist jetzt keine Flasche, aber dieses Gefäß, ja, wäre Adam, dann, also stell dir vor, der wäre jetzt leer, ne? Das Ding wäre leer. Wir haben keine leere Flasche, oder? Gerade da. Dann ist noch, wir schütten es einfach in das Glas. Okay, machen wir es so. Halleluja. So, dann haben wir das Ganze noch etwas deutlicher. Es ist fast leer. Okay, also jetzt könnt ihr es euch noch besser vorstellen. Du hast eine leere. Na gut, also. Gib's mir die leere. Halleluja. Ich tausche leere gegen volle. Halleluja. So, leere Flasche, ja? Adam im Paradies, umgeben von der Herrlichkeit Gottes. Amen. Die Herrlichkeit Gottes war der Lebensraum für den Menschen im Paradies. Deswegen konnte er Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen im Paradies. Dann kam der Sündenfall. Was ist passiert? Die Flasche kam raus aus dem Paradies. Amen. Nichts mehr Herrlichkeit Gottes. Umgebung, Machtbereich der Finsternis. Okay. Dann kommt Jesus mit dem Erlösungswerk. Stellvertretend für uns. Weißt du, wichtig ist zu verstehen, das Erlösungswerk von Jesus ist in allen seinen Aspekten stellvertretend für uns vollbracht worden. Das heißt, als Jesus starb, starbst du mit ihm. Als Jesus starb, starb dein altes, sündiges Leben ohne Gott mit ihm. Amen. Als Jesus auferstand aus den Toten, bist du mit ihm auferstanden. Wir haben es letzten Sonntag in der Taufe demonstriert bekommen. Tod im Wasser, Auferstehung beim Rausziehen wird symbolisiert. Ja? Gestorben mit Christus, auferstanden mit ihm zu einem neuen Leben. Aber jetzt kommt's. Das Erlösungswerk von Jesus war nicht mit der Auferstehung beendet, sondern 40 Tage lang ging Jesus mit seinen Jüngern umher und zeigte sich ihnen immer wieder in unterschiedlicher Art und Weise. Und dann sagt er, jetzt muss ich mich setzen zur Rechten meines Vaters im Himmel. Und er ist in den Himmel aufgefahren. Und erst als er in den Himmel aufgefahren war und 10 Tage später seinen Geist auf die Jünger ausgegossen hatte, war das Erlösungswerk beendet. Amen. Das heißt, wir sind mit Jesus nicht nur gestorben unserem alten Leben nach, wir sind mit Jesus nicht nur auferstanden zu einem neuen Leben, sondern wir sind auch mit Jesus versetzt an himmlische Orte. Wir sind mit Jesus in die Herrlichkeit durch seinen Geist, den er gesandt hat, in die Herrlichkeit des Vaters aufgestiegen. Du Aufsteiger. Amen. Wir Christen sind alle Aufsteiger. Halleluja. Preis den Herrn. Wir sind aufgestiegen in eine andere Realität. Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Epheser 2, Vers 6. So sind wir nun mit Christus auferweckt worden und mit ihm versetzt an himmlische Orte. Amen. Epheser 1, 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Er hat uns in die Herrlichkeit Gottes hineinversetzt. Und jetzt kommt's. Er hat seine Herrlichkeit auch in uns hineinversetzt, indem er in uns Wohnung nimmt, wenn wir ihn einladen. Amen. Also das Geniale an Gott ist, dass immer das, was der Teufel eigentlich zum Schlechten gedacht hat, macht er am Ende zu was noch Besserem. Amen. Das musst du immer merken. Weißt du, das musst du dir merken. Das musst du dir, weißt du, manchmal mögen deine Umstände sich wirklich schrecklich anfühlen und denkst, wird es je ein Ende haben und am Ende ist alles nur kaputt. Ich sage dir, glaube Gott und er wird aus dem größten Minus das dickste Plus machen. Glaube Gott und er wird noch aus dem, der größten Schwierigkeit etwas viel Besseres machen, was du, als das, was du je gehabt hättest, wenn das Problem es erstmal gar nicht gegeben hätte. Amen. Glaubst du das? Das steht in 1. Mose 50. Josef sagt es zu seinen Brüdern. Er sagt, ihr habt es zum Bösen gedacht, Gott aber hat es zum Guten gedacht. Halleluja. Und genauso ist es mit dem Sündenfall. Der Teufel hat den Sündenfall zum Bösen gedacht. Er hat diesen Adam, diese Flasche. Ja. Nein, nein. Ich, Adam. den werden wir noch im Himmel sehen. Also sollen wir uns gut mit ihm stellen und hier nicht despektierlich über ihn reden. Also, auf jeden Fall. Er hat die Herrlichkeit verloren durch den Sündenfall, zusammen mit Eva. Und sie wurden als diese Leere, dieses leere Gefäß, außerhalb der Herrlichkeit Gottes platziert. Jetzt kam Jesus, hat das Erlösungswerk für uns stellvertretend vollbracht. Und wir sind als diese ehemalige leere Flasche, weil wir sind ja in Adam genauso wie Adam, genauso Sünder wie Adam. Also als diese leere Flasche sozusagen, sind wir hineinversetzt worden in die Realität der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes stell sie dir als Wasser vor. Das ist das Wasser, ja. Du hast es, also im Paradies hat dieses Wasser die leere Flasche umgeben, dieses Wasser der Herrlichkeit Gottes. Jetzt bist du wieder versetzt in die Herrlichkeit Gottes. Also du kannst es so vorstellen, tauch einfach diese Flasche in ein Aquarium ein. Wenn du dir Adam vorstellen willst, dann nimm einfach diese leere Flasche, mach sie fest zu und tauch sie ein in dieses Aquarium der Herrlichkeit Gottes. Dann hast du ein Bild dafür, wie Adam war im Paradies. In der Herrlichkeit, aber die Herrlichkeit nicht in ihm. Amen. Und wenn du es dir jetzt vorstellst im neuen Bund, also du und ich, was ist es dann? Tja, Halleluja. Dann ist es eine offene Flasche. Jetzt machen wir noch eine auf. Halleluja. Dann ist es eine offene Flasche, eine offene, leere Flasche, die du in ein Aquarium eintauchst. Was passiert dann? Brrr, wird gefüllt mit Wasser. Das heißt, du hast eine gefüllte Flasche, ein gefülltes Gefäß, eine gefüllte Wasserflasche, umgeben von Wasser. Du hast ein mit Herrlichkeit gefülltes Gefäß. Du bist in Jesus. Wenn du von neuem geboren bist und wenn du es noch nicht bist, dann ist heute deine Gelegenheit, dann werden wir heute beten, dass du hier hinausgehst als diese gefüllte Flasche. Dieses gefüllte Gefäß. Amen. Absolut. Weil dann, wenn du von neuem geboren bist, dann ist es so, wie es das Wort sagt, Jesus hat dich eingetaucht in die Herrlichkeit des Vaters. Und du wurdest gefüllt mit dieser selben Herrlichkeit des Vaters. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes ist jetzt nicht nur um dich herum, sondern die Herrlichkeit Gottes ist auch in dir drin. Die Warmfront, die Substanz der Warmfront Gottes. Amen. Die Substanz, die höchste Spannung erzeugt zu all den Dingen, die in dieser Welt sind, zu all den Problemen, den Umständen, den Krankheiten, den Nöten, den Dämonen, den Ängsten, was auch immer das sein mag in dieser Welt. Die Substanz, die höchste Spannung zu all diesen Dingen erzeugt, ist um dich herum und ist in dir drin. Wow. Mit anderen Worten, man könnte auch sagen, du bist eine wandelnde Warmfront hier auf dieser Erde. Sag's mal zu deinem Nachbarn, du wandelnde Warmfront, du. Du bist eine wandelnde Warmfront. Also und Leben gemäß dem Wort Gottes, Leben im Glauben heißt Leben gemäß dieser Realität. Also Jesaja 60, 1-2 ist eine Prophetie oder ein prophetischer Aufruf, der eigentlich erst für die Leute im Neuen Testament wirklich wirksam wird. Jesaja 60, 1, da heißt es nämlich, steh auf, sei Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir. Das war im Alten Testament noch Zukunftsmusik. Aber jetzt leben wir im Zeitalter der größeren Herrlichkeit. Jetzt leben wir im Zeitalter des neuen Bundes. Und jeder, der Jesus Christus aufnimmt, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein und damit ein Träger dieser Herrlichkeit zu sein. Alles, was es braucht, ist, dass wir als Söhne und Töchter, wir als Christen uns wirklich erheben zu der Realität dessen, was das Wort Gottes sagt. Steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Halleluja. Amen. Und dann sagt er weiter in Jesaja 60, 2, denn Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Da hast du wieder die Spannung. Da hast du die Kaltfront. Finsternis bedeckt die Erde, Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir, sagt er weiter. Sag mal zu deinem Nachbarn, aber über dir. Ha ha ha ha ha ha ha. Aber über dir, was ist über dir? Aber über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Und im neuen Bund erscheint sie nicht nur über dir, sondern sie erscheint auch in dir und aus dir und durch dich hindurch. Deswegen sagt Jesus, diejenigen, die an mich glauben, wie die Schrift gesagt hat, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Halleluja, weil du bist dieses Gefäß. Amen. Weißt du, was passiert, wenn du dieses Gefäß aufmachst? Und Halleluja. Weißt du, Herr, bevor einige den Regenschirm aufstellen. Halleluja. Ja, was passiert? Amen. Was passiert? Du verspritzt quasi die Substanz der Herrlichkeit Gottes. Und was passiert, wenn du die Substanz der Herrlichkeit Gottes verspritzt? Warmfront trifft Kaltfront. Deswegen sagt Jesus in Markus 16, 17, diejenigen oder denjenigen, die glauben, werden diese Zeichen folgen. Das ist ganz einfach. Weißt du, wenn du, ich sag mal, wenn du ein ständig, ich mach's jetzt nicht, keine Angst, sonst, wenn du ein ständig verspritzendes Herrlichkeitsgefäß bist, dann darfst du dich nicht wundern, dass wo immer du vorbeigehst, Zeichen und Wunder dir folgen, weil Warmfront trifft Kaltfront. Amen. Die Herrlichkeit Gottes, das Gewicht der Herrlichkeit Gottes folgt dir, wo immer du hingehst, also folgen dir auch Spannungsentladungen. Ich sag dir, das ist der normale christliche Lebensstil. Das ist normal. Es ist verrückt, dass heutzutage Leute sagen, das ist nicht normal. Zeichen und Wunder ist nicht normal. Nein, das ist normal. Normal. Sidroth sagt es immer so schön, normal, so wie es die Bibel definiert. So wie die Bibel, nein, so sagt er, normal, so wie die Bibel normal definiert. Amen. Normal as defined by the Bible. Amen. Normal, so wie die Bibel normal definiert. Normal für die Bibel ist, dass du dem Wort Gottes glaubst, dass du dem, welchem Wort Gottes, weißt du, nicht irgendeinem Vers irgendwo, also dem glaubst du natürlich auch, das nimmst du auch für dich, verstehst du, so wie es einfach aus dem Zentrum des Evangeliums zu sehen ist. Aber das Entscheidende ist, du glaubst, dass Jesus Christus für dich stellvertretend diesen ganzen Weg vom Kreuz bis in die Herrlichkeit gegangen ist, sodass du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben haben kannst, in dir drin haben kannst, um dich herum haben kannst, dass das zur lebendigen Realität wird. Amen. Halleluja. Ich sage es immer so, das volle Evangelium kannst du auch so definieren. Jesus Christus, der Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters, wurde zu einem Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters. Er nannte sich ja selber den Menschensohn, als er über die Erde ging. Er wurde zu einem Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, damit wir, also du und ich, die wir Menschensöhne außerhalb der Herrlichkeit des Vaters waren, zu Söhnen Gottes innerhalb der Herrlichkeit des Vaters würden. Amen. Und das müssen wir nehmen. Gemäß dieser Realität müssen wir leben. Also deswegen kann Jesus auch sagen, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Also wenn zwei oder drei zusammen sind und das glauben, was Jesus für uns vollbracht hat, dann ist die Herrlichkeit Gottes im Raum in dem Moment, wo wir uns versammeln. Halleluja. Und heute Morgen ist die Herrlichkeit Gottes hier, weil sie nicht nur zwei oder drei versammelt haben, preist den Herrn. Und im Internet sind auch noch mal ein paar hundert dabei. Halleluja. Amen. Das heißt, wir versammeln uns im Namen dessen, der dieses Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Also es ist Tradition, in den meisten Kirchen wird gesagt, am Anfang des Gottesdienstes, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, aber was heißt es? Das heißt, dass wir tatsächlich in dem Moment die Realität dessen, was Jesus für uns vollbracht hat, als gegenwärtig anerkennen. Dass wir sagen, ja, das ist jetzt da. Und wenn wir das sagen, dann müssen wir auch entsprechend leben. Amen. Dann müssen wir das Entsprechende erwarten. Dann sollten wir uns nicht wundern, wenn es blitzt und donnert. und Zeichen und Wunder geschehen, sondern dann sollten wir das erwarten. Ja, dann sollten wir uns auch danach ausstrecken, wenn wir ein Zeichen und ein Wunder brauchen vielleicht in unserem Leben. Weißt du, so wie die blutflüssige Frau zum Beispiel, die hörte, dass Jesus durch die Lande zog. Und für sie war klar, hey, wenn Jesus kommt, wenn seine Gegenwart kommt, wenn seine Herrlichkeit kommt, dann trifft die Warmfront des Himmels auf die Kaltfront meiner Umstände. Also was sagte sie? Sie sagte, ich muss dahin, wo Jesus ist. Amen. Und als sie hinkam und sah, da waren so viele Leute, dass sie nicht durchkam, da sagte sie so, ich muss mich durchdrängen, weil ich weiß, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt werden. Was ist da? Ah ja, hier haben wir es. Saum des Gewandes, genau. Halleluja. Der Saum des Gewandes. Preis, wir haben heute schon vom Saum des Gewandes gesungen in einem der Lieder. Amen. Weißt du, du könntest den Saum seines Gewandes neutestamentlich auch nennen, die Herrlichkeit Gottes, die gegenwärtige Herrlichkeit Gottes. Weißt du, Jesus ist da, damit ist der Saum seines Gewandes da. Und alles, was es braucht, ist, dass wir den Saum seines Gewandes berühren. Dass wir wie die Kinder sagen, jawohl, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich geheilt werden. Warum? Weil, boom, kommt der Blitz. Das sind Blitze. Weißt du, ich glaube, dass heute Morgen hier Blitze vom Vater vorbereitet sind, weil es noch die eine oder andere Kaltfront vielleicht gibt in deinem Leben. Aber ich sage dir, heute Morgen ist die Warmfront Gottes da, die Herrlichkeit Gottes ist hier, seine Gegenwart ist hier und sie möchte diese Bereiche deines Lebens durchdringen und bumm, Blitz. Amen. Und die Folge sind Wunder. Die Menschen nennen es Wunder. Wenn man, was ist ein Wunder? Ein Wunder ist für mich einfach, wenn etwas von einer Sekunde auf die andere sich vom Negativen zum Positiven verändert, ohne dass es dafür eine medizinische, physikalische oder psychologische Erklärung gibt. Das ist für mich ein Wunder. Amen. Ist eigentlich gar nichts so Besonderes. Ja. Verstehst du, was? Das ist wichtig, wir müssen das ein bisschen, weißt du, von diesem hohen Podest runterholen, wo es manchmal ist. Weißt du, wo manche Christen sagen, was? Da passieren wirklich Wunder. Ja. Ich würde mich wundern, wenn es nicht passieren würde. Ehrlich. Ich meine, wenn die Warmfront der Herrlichkeit Gottes diese Erde trifft und dann passieren keine Wunder, dann sage ich mir, hä? Was ist das? Das ist so, wie wenn eine 30-Grad-Front hier auf eine 0-Grad-Front trifft und es blitzt nicht. Es gibt's nicht. Es gibt's einfach nicht. Halleluja. Also alles, was es braucht, ist, dass wir die Realität dessen, was Jesus bereits vollbracht hat vor 2000 Jahren, anerkennen. Wir erkennen es an. Wie erkennen wir es an? Zum Beispiel, indem wir Gott dafür loben und preisen. Warum preisen und loben wir Gott? Manche sagen, ja, wir sollten lieber klagen, weil es gibt so viele Probleme. Nein, wir preisen und loben Gott, weil er alles vollbracht hat. Wie kann ich da klagen, wenn er alles vollbracht hat? Er hat es ja getan. Er hat es ja vor 2000 Jahren getan. Ich verstehe es, wenn Leute im Alten Testament geklagt haben, verstehe ich vollkommen. Ohne einen Erlöser, da kannst du den ganzen Tag eigentlich nur klagen. Aber wenn der Erlöser gekommen ist und wenn er alles vollbracht hat, dann gibt es ja für uns keinen Grund mehr zu klagen, sondern dann gibt es nur noch Grund, ihn zu loben. Weißt du, und deswegen ist es so, in dem Moment, wo wir ihn loben, in dem Moment, wo wir ihn anbeten, in dem Moment, wo wir ihn groß machen, erkennen wir das an, was er getan hat. Und deswegen kann sich in dem Moment seine Gegenwart, seine Herrlichkeit manifestieren. Deswegen füllt sich in dem Moment der Tempel, wie wir es zum Beispiel letzten Sonntag auch wieder so stark erlebt haben. Ja? Wo ich ja speziell auch über Lobpreis und Anbetung gepredigt habe. Und dann am Ende, boah, diese Gegenwart, püch, wow, ich kam mir vor wie William Seymour in der Azusa Street in der Schuhschachtel, da kannst du nichts mehr tun. Amen, es überrollt dich einfach. Es überrollt dich, verstehst du, das Gewicht der Herrlichkeit kommt. Ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wirklich auch im Leib Christi. Es ist nicht mehr das Gleiche. Wir haben diese 12 Wochen Beten und Fasten von Gott bekommen gehabt im Juli bis Ende September. Und ich glaube, dass ich wirklich mit dem Schließen dieses Fensters am Yom Kippur dieses neuen jüdischen Jahres jetzt zum Anfang Oktober, dass sich wirklich eine neue Zeit aufgetan hat. Und es ist wirklich eine Zeit der Präsenz, wie wir es nie zuvor erlebt haben. Und weißt du, wir müssen gar nicht viel machen. Alles, was wir machen müssen, ist es anerkennen. Und sagen, danke Jesus, danke für deine Gegenwart. Wir müssen beginnen, ihn zu loben und zu preisen. über das, was er getan hat. Wir müssen beginnen, seine Herrlichkeit anzuerkennen, indem wir ihm singen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen wieder. Halleluja. Wir brauchen einfach das Lobpreis. Gib mal dem Lobpreisteam einen kräftigen Applaus, weil in dieser Zeit haben sie wirklich einiges zu tun. Halleluja. Aber ich bin so dankbar, weißt du, dass wir ein Lobpreisteam haben, das wirklich, wirklich sensibel ist für die Gegenwart Gottes. Ja, dass Irina, auch die Lieder von Irina, dass sie wirklich einfach diesen Raum anerkennen. Weil du kannst natürlich auch immer diese oder jene Lieder singen. Weißt du, du kannst Lieder singen, einfach, okay, Herr, du bist so weit weg und ich brauche dich oder so. Ja. Ja. Weißt du, dann ist die Sache ist immer die, das, was du anerkennst, wird zur Realität. Wenn du sagst, Herr, du bist so weit weg, du bist so groß, ich bin so klein, dann ist das Realität. Du vergrößerst den Abstand zwischen dir und Gott. Aber wenn du sagst, danke Jesus, auch im Lobpreis sagst, danke Jesus, dass du uns mit deiner Herrlichkeit gefüllt hast. Danke, Heiliger Geist, dass deine Herrlichkeit in uns ist, dass deine Herrlichkeit um uns ist. Weißt du, beginn ihm zu danken dafür, dass du diese gefüllte Flasche bist im Aquarium. Amen. Sag mal, danke, Vater, dass ich eine gefüllte Flasche bin im Aquarium. Und eigentlich gar keine Flasche, sondern ein wunderschönes Gefäß, sagt das Wort Gottes. Ein Gefäß zur Ehre. Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Lass uns beginnen, wirklich den Herrn zu loben und zu preisen. Halleluja. Weil er bewegt sich im Lobpreis. Er bewegt sich, wenn wir seine Gegenwart anerkennen. Da bewegt er sich. Halleluja. Ihr könnt bereits starten im Hintergrund. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart, die heute Morgen hier ist, hier in diesem Raum und auch über Livestream bei den Menschen im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder wo auch immer. Ich sehe dich. Halleluja. Danke, Jesus, dass wenn wir dein Wort anerkennen, wenn wir die Realität deines Wortes anerkennen, Herr, dann manifestierst du dich mit deiner Gegenwart. Halleluja, dann manifestierst du dich mit deiner Präsenz. Und wir danken dir, Herr. Heute Morgen erkennen wir dein Erlösungswerk an. Wir erkennen die gute Botschaft an, das volle Evangelium. Du wurdest ein Mensch außerhalb der Herrlichkeit Gottes, damit wir Söhne Gottes in der Herrlichkeit Gottes werden könnten, Herr. Herr, du hast den Sündenfall umgedreht, Herr. Und du hast etwas noch Besseres daraus gemacht, Herr. Und während du damals im Paradies einfach Menschen hattest, die nach deinem Ebenbild waren und denen du begegnen konntest von Angesicht zu Angesicht, hast du jetzt Söhne und Töchter Gottes, in denen Christus Gestalt gewinnt. In denen du selber Gestalt gewinnst und durch die du selber Ausdruck findest, Herr. Und wir danken dir, Herr, für jeden Einzelnen heute Morgen, der hier versammelt ist, Herr. Halleluja. Halleluja. Wir danken dir, Herr, für jeden einzelnen Sohn, für jede einzelne Tochter Gottes hier in diesem Raum. Und wir danken dir, Herr, auch für die, die dich noch nicht kennen, Jesus, Herr. Du nimmst sie jetzt mit hinein, aber heute wirst du ihr Leben verwandeln. Weil deine Warmfront trifft die Kaltfront dieser Welt. Der Machtbereich des Sohnes deiner Liebe trifft den Machtbereich der Finsternis. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir verwandelt werden. Halleluja. Lass uns ihn anbeten. Halleluja. Lass uns singen. Liebe zu uns, Jesus. Ja, das erkennen wir an. Seine Liebe ist grenzenlos zu uns. Bedingungslos. Das ist sein Erlösungswerk. Zu uns, Jesus, ist grenzenlos. Deine Liebe zu uns ist bedingungslos. Liebe zu uns, Jesus, ist grenzenlos. Deine Liebe zu uns. Bedingungslos, dort am Kreuz hast du alles schon vollbracht, deine Liebe offenbar gemacht, jede Schuld und jede Krankheit für alle Zeit besiegt, dort am Kreuz hast du alles schon vollbracht. Danke ihm einfach für sein Erlösungswerk, offenbar gemacht, jede Schuld und jede Krankheit. Dort am Kreuz zerbrachst du jeden Fluch, wir erkennen an, dass deine Herrlichkeit hier ist heute Morgen. Dein Wort wurde gepredigt, Herr. Und wir erkennen die Realität deines Wortes an, Herr. Wir glauben deinem Wort. Das heißt, wir treten ein in die Realität des gepredigten Wortes, Herr. Und diese Realität ist das Gewicht deiner Herrlichkeit. Diese Realität ist das Gewicht des Himmels. Ein Gewicht, das noch größer ist als das Gewicht war damals bei Salomo im Tempel, Herr. Das Gewicht des Geistes, das Gewicht des geöffneten Himmels, das Gewicht des vollbrachten Erlösungswerkes, das Gewicht des Blutes des Lammes, das vergossen worden ist, damit wir freien Zugang haben können. Wir danken dir, Herr, für dieses Gewicht deiner Herrlichkeit, das heute Morgen hier ist, hier in diesem Raum und auch über Livestreams spürbar, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass dieses Gewicht deiner Herrlichkeit gerade jetzt, Herr, auf all das trifft, Herr, was noch vom Reich dieser Welt beeinflusst ist und vom Reich dieser Welt bestimmt ist. Und wir danken dir, Herr, für die Blitze, Herr. Wir danken dir, Herr, für die Entladungen, Herr, deiner Kraft. Wir danken dir, Herr, dass du die Spannung ausgleichst, Herr, wo nötig durch Zeichen und Wunder, Herr. Sofortige Heilungen, Herr, durch sofortige Wiederherstellungen, durch sofortige Berührungen, Herr, mit deiner Herrlichkeit. Danke für die Blitze deiner Heilung heute Morgen hier. Oh, ich sehe, wie diese Blitze, jemand ist hier heute Morgen und da ist ein Diabetes diagnostiziert worden in deinem Körper und da ist jetzt dieser Blitz der Heilung Gottes. Wenn dich das betrifft, kannst du einfach ganz schnell eine Hand auf die Stelle legen, wo also auf die Bauchspeicheldrüse in diesem Fall und eine Hand streckst du einfach zum Herrn aus und sagst einfach danke, Vater, für diesen Blitz der Heilung gerade jetzt, dieser Blitz der Heilung, der Diabetes gerade jetzt auflöst in dem Namen Jesus, Herr, diese Insulinwerte mit der Ordnung des Himmels synchronisiert in dem Namen von Jesus, Herr, ich danke dir, Herr, für diesen Blitz, da ist jemand, du brauchst es schon, aber er funktioniert nicht richtig. Aber ich habe das gesehen, wirklich ein Blitz, der den Herzschritt macht. Also der den Herzschritt in die richtige Ordnung bringt. Den Herzschritt in die göttliche Ordnung bringt. In Jesu Namen, leg einfach deine Hand auf die Stelle. Da ist dieser Blitz, streck die andere Hand aus zu ihm. Da ist dieser Blitz Gottes gerade jetzt über deinem Herzen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und wir sagen göttliche Wiederherstellung. Gerade jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Herr, für deine Blitze überall im Raum. Oh, überall im Raum, auch wenn ich nicht speziell das ausrufe. Was bei dir ist, empfang einfach jetzt die Blitze Gottes für dich. Oh, das sind Myome und Zysten. In Jesu Namen, die Blitze Gottes treffen diesen Bereich in Jesu Namen und sie lösen sich auf durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Manche spüren vielleicht, wie es heiß wird in dem Moment. Kein Wunder, wenn ein paar Millionen Volt in deinen Körper gehen. Manche müssen vielleicht zittern oder zucken oder was auch immer. Weißt du, stör dich nicht dran, wenn es passiert bei Einzelnen. Was würdest du tun, wenn du deine Hand mit einem Metalldraht in eine Steckdose stecken würdest? Was würdest du tun? Weißt du, das sind Blitze Gottes heute Morgen hier. Da ist die Herrlichkeitsfront Gottes, die hier diese Körper trifft in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich sehe, da ist jemand, du hast ein Nervenproblem, das dazu führt, dass du Nervenschmerzen hast, teilweise Taubheit auch in Extremitäten. In Jesu Namen, streck einfach deine Hand aus in die Herrlichkeit Gottes. Oh, da ist dieser Blitz Gottes jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, überall hier im Raum, das sind die Blitze Gottes. Halleluja, danke Heiliger Geist. Danke Heiliger Geist. Danke Heiliger Geist. Danke für die Engel hier im Raum, Herr. Oh, danke Herr. Danke Herr. Danke Herr. Danke Herr. Eingeklemmte Nerven lösen sich in dem Namen Jesus. Halleluja. Knieprobleme lösen sich in dem Namen Jesus. Jemand hat wie eine Blockade im Knie, dass es sich nicht richtig bewegen lässt und auch Schmerzen. In Jesu Namen gelöst. In dem Namen Jesus jetzt. In dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, oh, oh, oh. Halswirbelsäule in der Wand. Schleuder Trauma. Streck einfach deine Hand aus. Schleuder Trauma in der Halswirbelsäule. Da ist jetzt dieser Blitz Gottes in Jesu Namen. Oh, Warmfront trifft Kaltfront in Jesu Namen. Danke, Vater, für diese Kraftentladung. Jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Jemand ist hier, da hat die Leber ein Problem. Die Leber hat ein Problem. Leberwerte sind nicht in Ordnung. Streck einfach deine Hand aus, leg die Hand auf die Leber. Oh, da ist der Blitz Gottes in Jesu Namen. In Jesu Namen. Für dich. Auch wenn du irgendwas anderes hast, wo du ein Wunder brauchst, weißt du, halte einfach jetzt Gott diese Situation in deinem Körper, halt es einfach ihm hin in seine Herrlichkeit hinein. Halt es ihm einfach hinein in die Herrlichkeit Gottes. Also halt es einfach direkt hinein in diese Baumfront. Wow, wow, Blitze. Oh, wow, Jesus. Oh, Jesus. Yes. Leute sind hier, die Hörprobleme haben. Entweder taub sind auf einem Ohr oder vielleicht sogar auf beiden. Dann muss dir jemand das jetzt per Zeichensprache erklären. Aber andere sind hier, du bist einfach schwerhörig, du hast vielleicht ein Hörgerät drin. Ich würde einfach gerade jetzt empfehlen, vielleicht, wenn du das ergreifen möchtest, einfach dein Hörgerät rauszunehmen und einfach wirklich diese Ohren in die Herrlichkeit Gottes hineinzuhalten im Geist. Weil ich sehe einfach, wie Blitze die Ohren treffen und Trommelfälle werden wiederhergestellt, Gehörgänge geöffnet, die Hörknöchelchen kommen in die Ordnung Gottes, in dem Namen Jesus, Taubheit weich, so Pfropfen kommen aus dem Ohr raus, jetzt in Jesu Namen, das sind diese Blitze, oh, geöffnete Ohren jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Leg einfach die Hand auf das Ohr. In Jesu Namen. Empfang es. Einige können jetzt schon testen. Du kannst einfach an deinem Ohr schnippen. Du kannst einfach schauen, ob die Dumpfheit weg ist, ob es lauter ist. Vielleicht musst du nach draußen gehen, um es draußen zu testen. Aber diese Blitze haben dich getroffen. Halleluja. Und da ist Heilung und da ist Wiederherstellung. Halleluja. Noch was Letztes sehe ich gerade jetzt, was noch dran ist. Einfach, wenn du Probleme hast mit deiner Sehfähigkeit, auch da sind Blitze. Weißt du, manchmal gibt es Blitze in den Augen, die da nicht hingehören. Dass du siehst, wenn du in das Licht schaust, siehst du Blitze oder du siehst Punkte oder du siehst schwarze Flecken oder da ist ein Nebel oder einfach, da ist einfach eine Fehlsichtigkeit in irgendeiner Form. Du hast nur einen Teilausschnitt deiner Sicht oder aber du siehst einfach generell total unscharf auf die Weite oder unscharf auf die Nähe. Dann einfach gerade jetzt, leg einfach deine Hand auf die Stelle. Wir erkennen deine Gegenwart an. Wir erkennen deine Herrlichkeit an. Und wir sagen, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, jetzt auf diese Netzhäute. Komm, Heiliger Geist, auf diese Hornhäute. Komm, Heiliger Geist, jetzt auf diese Linsen, Herr. Komm, Heiliger Geist, auf diese Augen. In dem Namen Jesus, Herr, durchdringe sie jetzt mit deiner Herrlichkeit. Oh, mit deiner Herrlichkeit. Geh hinein in diese Augen, stell die Sehfähigkeit wieder her. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, ja, lass uns die Herrlichkeit Gottes anerkennen. Oh. Und jetzt nimm einfach die Hand weg von den Augen und schau einfach ins Licht und schau einfach, was sich verändert hat. Schau einfach, was sich verändert hat. Schau einfach auf die Ferne, wenn du nicht auf die Ferne sehen konntest, oder auf die Nähe, wenn du nicht auf die Nähe sehen konntest. Schau ins Licht, wenn du Schleier hattest oder Punkte oder was auch immer, Blitze, und halte Ausschau nach deiner Heilung. Weißt du, die Blitze Gottes haben deine Augen getroffen. Wer spürt, dass sich was in den Augen verändert hat? Wer kann das feststellen? Wink einfach mal mit der Hand, nur dass ich sehe einfach. Wir wollen einfach das anerkennen, was Gott tut. Ja, da hinten auch, wo noch? Da auch, wo noch? Wink einfach mit der Hand, da auch. Halleluja, danke Jesus. Du merkst einfach, dass sich was verändert hat bei deinen Augen. Dann wink einfach mit deiner Hand. Halleluja, danke Jesus. Check es einfach gerade jetzt. Check es gerade jetzt, auch wenn du was mit deinem Ohr, wenn sich gerade was mit deinem Ohr verändert hat. Wink einfach einmal mit deiner Hand, wenn sich was bei deinem Ohr verändert. Bei dir hat sich was bei deinem Ohr verändert. Halleluja. Danke Jesus. Bei wem hat sich noch was mit seinem Ohr verändert? Wink einfach mit der Hand, dass ich es einfach sehen kann. Wir wollen einfach das anerkennen, was Gott tut. Check es einfach. Check es einfach. Check es einfach. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Das sind die Herrlichkeitsblitze, gerade jetzt. Oh, danke Herr. Oh, lass uns die Herrlichkeit Gottes anerkennen. Halleluja. Du kannst einfach gerade jetzt schon checken, was passiert ist. Wir singen jetzt zusammen ein Lied. Und während wir dieses Lied singen, möchte ich einfach, dass jeder, der einfach gerade jetzt seinen Körper Gott hingehalten hat für ein Wunder, möchte ich einfach, dass jeder, der irgendetwas einfach tun kann, womit du überprüfen kannst, ob was passiert ist, dass du es einfach tust, im Glauben tust, ja, einfach da hineingehst, einfach gemäß der Realität der Herrlichkeit Gottes lebst und sagst, ja, danke Vater für deine Blitze, okay, danke Herr, dass ich wieder hören kann, danke, dass ich wieder sehen kann, danke, dass die Schmerzen weg sind in meiner Wirbelsäule, danke, dass die Schmerzen weg sind in meinem Bandscheiben, bück dich einfach, wenn du dich vorher nicht bücken konntest, beweg deine Knie, wenn du vorher nicht deine Knie bewegen konntest, lass uns einfach Jesus die Ehre geben, Halleluja, Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass diese Organe jetzt in die Ordnung Gottes kommen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass diese Körperteile sich gemäß der Schöpfungsordnung Gottes ausrichten, Herr. Ich danke dir, Herr, dass alles, was nicht in diese Körper hineingehört, sich jetzt auflöst. In Jesu Namen. Ja, ich sehe, wie sich dieser Raum auch für kreative Wunder jetzt öffnet. Das sind kreative Wunder. Weißt du, Gott ist der Kreator. Und wenn seine Warmfront das Problem trifft, weißt du, Jesus hat sogar Krüppel geheilt. Wir haben auch Dinge erlebt, weißt du, dass Leute zum Beispiel, wo ein Finger nicht da war, dass er wieder gewachsen ist. Krummer Finger wieder gerade. Knochen, die zu kurz waren oder zu lang waren oder wie auch immer, umkreiert wurden einfach durch die Herrlichkeit Gottes. Dinge sich aufgelöst haben in Körpern, Metall zum Beispiel, und sich in Knochensubstanz verwandelt hat. Einfach kreative Zeichen seiner Herrlichkeit. Wir sind in diesem Raum der kreativen Wunder gerade jetzt. Erst vor kurzem haben wir wieder das erlebt, wie Gott neue Fußgewölbe kreiert hat bei Leuten. Eine Frau in Frankfurt war eine Frau, die hatte kein Fleisch mehr unter der Fußsohle, ist auf den Knochen gelaufen und Gott hat ihr neues Fleisch unter der Fußsohle kreiert. Also das sind die Wunder, die kreativen Wunder, die passieren in diesem Raum der Herrlichkeit Gottes. Halleluja, Halleluja, wir sind da drin. Wir sind da drin, wir sind da drin, gerade jetzt. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wer ist hier im Raum und du brauchst ein kreatives Wunder in deinem Körper, gerade aktuell? In Frankfurt war zum Beispiel auch eine Frau, die hatte einen Hallux. Gott hat den Hallux zurückgehen lassen an ihrem Fuß. Das ist auch ein kreatives Wunder. Ja, unterschiedliche kreative Wunder, Zähne, die neu kreiert werden. Ja, Bandscheiben, die nicht mehr da waren, die neu kreiert werden. Ja, Sehnen, die neu kreiert werden. In Hamburg, jetzt auch erst vor ein paar Wochen, war eine Frau, die hatte seit Jahrzehnten Muskelschwund und konnte seit 26 Jahren keine Liegestützen mehr machen und hat vor uns allen hat sie massiv Liegestützen gemacht. Gott hat wirklich ihre Muskeln rekreiert. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer ist hier im Raum? Du brauchst alles, ein kreatives Wunder. Okay, streck mal deine Hand aus. Ich möchte mal ganz kurz einfach diejenigen bitten vom Heilungsteam, alle, die ihr vom Heilungsteam da seid, geht einfach auf jemanden zu, der jetzt seine Hand gehoben hat, während wir in der Gegenwart Gottes sind. Einfach streckt eure Hand aus und jemand vom Heilungsteam kommt auf euch zu, gerade jetzt. Und auch Glory House Leiter, ihr könnt auch auf jemanden zugehen. Wenn du nicht speziell im Heilungsteam bist, aber du bist Glory Host Leiter, dann bist du auch autorisiert. Kannst auch auf jemanden zugehen, der jetzt seine Hand gehoben hat. Sobald jemand bei euch steht, dann nimmt eure Hand wieder runter. Sobald jemand bei euch steht, nimmt die Hand runter. Halleluja, noch nicht beten, noch nichts machen. Aber sobald jemand bei euch steht, nimmt die Hand runter. Hier sind noch ein paar Hände. Halleluja. Haben wir noch ein paar Glory House Leiter oder auch sonst Leiter aus unterschiedlichen Diensten? Aber geht einfach auf Leute zu. Alle, die geschult sind, auch mit im Bereich Heilung, geht einfach auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat. Da sind noch einige Hände. Da sind noch einige Hände. Halleluja. Halleluja. Da sind noch einige Hände. Geh einfach auf jemanden zu. Genau, da ist jemand. Ja, geh auf sie zu. Okay, da ist noch jemand. Da sind noch einige Hände. Haben wir noch jemand? Haben wir noch jemand, geschulte Leute, die einfach auf jemanden zugehen können? Genau, Halleluja. Machen wir es einfach so, wenn du Mitarbeiter bist hier in der Gemeinde, dann bist du auch geschult, dann kannst du auf jemanden zugehen, der seine Hand gehoben hat. Wir wollen nur sicherstellen, dass es einfach Leute sind, die wissen, was sie tun. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, Mitarbeiter aus der Gemeinde, hier sind noch 2, 3 Hände. Wir brauchen noch 3 Leute etwa, die noch für jemanden beten. Einfach geht auf jemanden zu, genau. Da ist jemand, da hinten sind noch 2 Leute, geht einfach auf sie zu. Da ist jemand, ja, okay, super. 2 brauchen wir noch da hinten. Schaut einfach noch, Mitarbeiter von der Gemeinde, schaut einfach noch, da ist noch jemand. Noch 2 Leute da hinten, 2, da sehe ich auch noch eine Hand. Okay, Christoph, geh auf ihn zu. Ja, genau, super. Da, Susi, genau, geh auf sie zu. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es. Da ganz hinten sehe ich noch eine Hand. Geht noch jemand auf die Person ganz hinten an der Wand zu? Ganz hinten an der Wand brauchen wir noch einen. Halleluja. Okay, da brauchen wir noch eine Person brauchen wir noch. Ah, da brauchen wir auch noch jemand. Okay, ja, jetzt melden sich immer mehr Leute. Also bitte nur die jetzt auch ihre Hand gestreckt halten, die sie gerade auch gestreckt haben, die wirklich ein kreatives Wunder brauchen. Jetzt nicht allgemein Wunder, sondern wer wirklich ein kreatives Wunder braucht. Okay, streck deine Hand aus. Da sind noch 2 Personen. Okay, also brauchen wir hier noch 2 Leute, die hier noch beten. 2 Leute hier noch. Okay, 2 Leute, ja, super. Okay, das eine, brauchen wir noch eine Person hier. Eine Person, die noch betet. Streck einfach weiter deine Hand aus, sodass sie sehen, da ist nur eine Person. Okay. Wo haben wir noch einen Mitarbeiter? Wir kriegen das hin. Halleluja. Komm, Fatima, bet für sie. Halleluja. Halleluja. Okay, so. Preist den Herrn. Jetzt frag einfach kurz die Person, wo sie ein kreatives Wunder braucht. Frag sie, wo sie ein kreatives Wunder braucht. Wir, im Hintergrund, ihr betet einfach an. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, pass auf. Noch nicht beten, noch nicht beten. Aber pass auf. Ich glaube, dass jemand hier ist und du hast, weil ich möchte einfach auch das demonstrieren. Und Gott hat mir gezeigt, dass jemand hier ist und du hast in einem Bein einen zu kurzen Knochen, da fehlen 2 bis 3 Zentimeter, vielleicht nicht mehr, so 2 Zentimeter sowas, fehlen in deinem Knochen, aber das bewirkt das, und es ist medizinisch diagnostiziert, da fehlt dieser Knochen. Und es bewirkt, dass du nicht so gut laufen kannst. Wer ist es? Da brauchst du ein kreatives Wunder. Bist du das? Bist du das? Komm her zu mir. Komm her zu mir. Pass auf. Weil ich möchte ganz kurz das einfach demonstrieren, damit ihr einfach auch wisst, wie ihr ein kreatives Wunder bewirkt. Pass auf. Machen wir Folgendes. Könnt ihr kurz 2 Stühle hier oben auf die Bühne stellen? Ganz schnell. 2 Stühle. Ganz schnell. Halleluja. Komm einfach mal zu mir auf die Bühne. Bei welchem Bein ist der Knochen zu kurz? Das rechte Bein ist 2 Zentimeter. 2 Zentimeter kürzer. Und dadurch hast du von Geburt an ist es, okay. Und dadurch hast du eine Bewegungseinschränkung auch in der Hüfte und so weiter. Okay. Und du läufst schief, ja logisch. Okay. Hast du einen Lagen jetzt drin? Nee, okay. Das heißt, es ist jetzt so, wie es ist. So, wie es ist. Okay, gut. So, dann setz dich einfach mal auf den Stuhl. Halleluja. Okay, rutsch einfach nach hinten. So, jetzt lass es uns mal sehen. Welches ist das Kürzere? Das ist das Kürzere. Dann musst du dich hierher setzen, weil sonst sehen es die Leute nicht. Okay, rutsch nach hinten. Also in den Stuhl rein, sodass man es sehen kann. Okay, so, jetzt. Okay, könnt ihr es sehen? Wie er gesagt hat, 2 Zentimeter kürzer. Das Bein ist 2 Zentimeter kürzer. Okay, und das ist einfach, da fehlt einfach ein Stück Knochen. Weißt du, wie von euch glauben, dass Gott im Himmel weiß, wie diese Knochen richtig aussehen? Lass einfach ganz locker, okay? Du kannst mir das volle Gewicht deiner Beine in die Hand lassen, in die Hände. Ja, genau. Weil wenn du es sonst verkrampfst, dann kannst du schlecht rauswachsen, weil du dagegen hältst. Halleluja. Okay, pass auf. Die kreative Kraft Gottes, mach mal Folgendes, ich halte es mal hier so ein bisschen, ja, muss einfach hier ein Stück Knochen, fällt es im Oberschenkel oder im Unterschenkel? Im Oberschenkel, okay. Muss also im Oberschenkel ein Stück Knochen bewirken, ein Stück Knochen wiederherstellen. Und wie von euch wissen, dass es ausreicht, die Präsenz von Jesus in einer Sekunde ein Blitz auslöst, und dieser Knochen ist so, wie er im Himmel sein soll. Wir von euch glauben das. Halleluja. Also was müssen wir tun? Wir müssen nur den Namen Jesus ausrufen. Okay? Halleluja. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Siehst du es? Seht ihr es? Halleluja, es waren 2 Zentimeter Unterschied. Du kannst deine Augen aufmachen. Du kannst mal gucken. Kannst du es sehen? Halleluja. Ist genau richtig. Amen. Du hattest es von Geburt an. Also für Jesus ist es egal, ob es jemand von Geburt an hatte oder ob es 2 Jahre hatte. Halleluja. Steh mal auf und lauf ein bisschen. Halleluja. Wir sind in seiner Gegenwart. Lauf einfach mal. Genau, ja, kannst auch da unten laufen. Lauf einfach mal rum. So, wie fühlt sich das an? Mikro. Fühlt sich gut an? Fühlt sich wunderbar an. Halleluja. Preis den Herrn. Pass auf, ich muss dich fragen, weil manche sagen sonst vielleicht hinterher, ich hätte dir am Bein gezogen. Habe ich dir irgendwie am Bein gezogen? Überhaupt nicht. Nee. Aber man hat es gemerkt. Du hast es gemerkt? Genau. Was hast du denn gemerkt? Sag mal, was du gemerkt hast. Es interessiert mich aber, weil es ist immer wieder interessant zu sehen, wie Gott wirkt. Man hat gemerkt, wie es sich bewegt hat. Aber ja. Ich habe auch gemerkt, dass keiner gezogen hat. Ja, das heißt, du hast es von hier oben rausgehen bemerkt. Okay, jetzt lauf nochmal. Du hast vorher gesagt, du bist wie schief gelaufen. Jetzt ist natürlich so, du hast es dein Leben lang gemacht. Ne? Das heißt, du musst dich jetzt erst dran gewöhnen, wie man normal läuft. Aber du merkst es jetzt schon. Genau, lauf einfach nochmal und dann sag mir einfach, wie sich das anders anfühlt. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, komm zurück. Halleluja. Okay. Fühlt sich's anders an? Man merkt, dass man gerade läuft. Ja. Du musst nichts mehr ausgleichen. Amen, du musst nichts mehr ausgleichen. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Schau mal, das ist ein kreatives Wunder, das Gott in einer Sekunde getan hat. Amen. Halleluja. Warmfront trifft Kaltfront. Amen. Amen. Hast du das erwartet, als du hierher gekommen bist heute Morgen? Ich bin erwartungsvoll hierher gekommen, aber nicht wegen der Angelegenheit. Okay, Halleluja. Schau mal, an was Gott alles denkt. Amen. Amen. Preis den Herrn. Komm, geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Schreib uns einfach auch eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Lass es dir auch vom Arzt nochmal ausmessen, ja? Und lass ihn einen Bericht schreiben. Das soll er ruhig machen. Okay? Weil die Ärzte sollen das wissen, was Gott tut. Amen. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Amen. Amen. Preist den Herrn. Jetzt pass auf. Und jetzt machen wir Folgendes. Du hast die Person gefragt um dich herum, wo sie ein Wunder braucht, ja? Wo sie ein kreatives Wunder braucht. Und du machst jetzt einfach genau das Gleiche, was ich gemacht habe. Das heißt, du sprichst einfach den Namen Jesus auf diese Situation. Wenn es ein Bein ist, das Einrichtung brauchst, dann machst du es so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, dass du es einfach ausstreckst und dann reinsprichst. Wenn es eine Bandscheibe ist, legst die Hand auf die Bandscheibe oder lässt auch die Beine auswachsen, je nachdem. Wie der Heilige Geist dich führt, das tust du. Aber jetzt lasst uns aber zuerst von vorne beten und dann lasst ihr euch führen im Heiligen Geist. Herr, wir danken dir für diesen Raum der kreativen Wunder, der hier offen ist heute Morgen. Herr, wir danken dir, Herr, für deine Engel, die gerade jetzt hier sind, Herr. Und wir sagen im Namen Jesus, du rufst das Nichtseiende ins Dasein, Herr. Und Herr, was nicht da war an Knochen, was nicht da war an Bändern, was nicht da war an Bandscheibensubstanz, was nicht da war in den Organen, was nicht da war, Herr, in den Nerven, was nicht da war in den Gelenken, was nicht da war an Schmiere, im Knorpel, was auch immer, in Jesu Namen, es kommt jetzt in Existenz, in dem Namen Jesus, weil der Blitz der Herrlichkeit Gottes jetzt diese Söhne und Töchter Gottes trifft. Und Herr, in dem Namen Jesus, jetzt kannst du beginnen reinzusprechen, jetzt kannst du beginnen reinzusprechen, Vater, und in dem Namen Jesus sprechen wir auch hinein, da wo Dinge sind, Herr, die nicht zur Herrlichkeit Gottes passen und nicht in die Herrlichkeit Gottes gehören, da sagen wir jetzt, es löst sich auf in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Jeder Knoten, jede Zyste, jeder Tumor, jeder Kropf, jedes Ganglion, jedes Überbein, jeder Hallux, in Jesu Namen, es geht jetzt zurück in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Wir danken dir dafür, Vater. Danke, Jesus. Wir sind in diesem Raum. Weißt du, es ist normal. Was du jetzt erwarten solltest, ist nichts weniger als das, was die Menschen ein Wunder nennen. Aber für uns ist es nicht unbedingt ein Wunder, sondern für uns ist es normal. Für uns ist es einfach normal, dass diese Dinge passieren. Für uns ist es normal, dass Knochen wachsen. Für uns ist es normal, dass Bandscheiben sich neu bilden. Für uns ist es normal, dass Metall sich in Knochensubstanz verwandelt. Für uns ist es normal, dass neue Trommelfelle sich bilden. Für uns ist es normal, dass neue Netzhaut sich bildet, neue Hornhaut sich bildet. Für uns ist es normal, dass Dinge sich auflösen, die nicht hineingehören, die sich nicht mit der Schöpfungsordnung Gottes vertragen. Im Namen Jesus, gib den Befehl und wirke das Wunder, so wie ich es gerade demonstriert habe, einfach. Sprich den Namen Jesus auf die Situation und mit dem Namen Jesus die Herrlichkeit des Himmels. Jesus. Danke, Herr, wir geben dir die Ehre, wir geben dir die Ehre, wir geben dir die Ehre für alle diese Wunder, wir geben dir die Ehre für alles, was du tust, wir geben dir die Ehre für dein mächtiges Wirken, wir geben dir die Ehre für deine Herrlichkeit hier im Raum, Herr, wir geben dir die Ehre für all die Wunder, die gerade jetzt passieren, Herr, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und wenn du hineingesprochen hast und es gibt irgendetwas, was die Person tun kann, um es zu testen oder irgendwas, was du schauen kannst, was du machen kannst, dein Fußgewölbe, lass die Person einfach laufen. Und lass sie einfach sagen, was sich verändert hat. Lass sie einfach sich danach ausstrecken. Lass sie das einfach checken. Ja, in Jesu Namen. Dann tut jetzt was, was vorher nicht ging. Weil wir wollen wirklich das Wunder ergreifen. Wir wollen handeln gemäß dem Wort Gottes. Wir wollen so handeln, wie wenn das Wort Gottes die Wahrheit wäre. Halleluja. Und es ist die Wahrheit. Danke, Jesus, für alle diese Wunder hier im Raum, Herr. Halleluja. Oh, wir geben dir die Ehre, Herr. Oh, wir geben dir die Ehre, Herr. Oh, wir geben dir die Ehre, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Pass auf, wer von euch hat festgestellt, dass sich etwas verändert hat in seinem Körper. Wink einfach mal mit deiner Hand. Wink einfach mit deiner Hand. Wir wollen einfach Jesus die Ehre geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo noch? 8. Halt, nee, du machst was anderes. 7. Wer noch? Wink einfach mit der Hand. Ihr testet noch, okay? Dann testet es einfach. Halleluja. Danke, Jesus, da auch noch. Danke, da hinten überall. Halleluja. Danke, Herr, für diese kreativen Wunder, die da gerade jetzt passieren. Halleluja. Danke für diese kreativen Wunder. In Jesu Namen, Kropf löst sich auf. In Jesu Namen, Knoten löst sich auf. In Jesu Namen, Schmerzen lösen sich auf. In dem Namen Jesu übrigens auch. Leute, für die jetzt gar nicht gebetet wird, empfangen auch Heilung nebenher. Das ist der Überfluss. Das ist der Überfluss. Halleluja. Das sind nur die speziellen kreativen Wunder, aber das ist der Überfluss der Heilung. Halleluja. Halleluja. Okay. Okay, ich glaube, die meisten sind soweit. Halleluja. Lass noch mal sehen. Wir wollen einfach Jesus die Ehre geben. Wer hat jetzt bis zu diesem Punkt im Gottesdienst, wer hat jetzt bis zu diesem Punkt in diesem Gottesdienst in irgendeiner Form ein Wunder erlebt? Wink mal mit deinen beiden Händen. Ich möchte es einfach sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, überall. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Hast du ein Wunder erlebt? Okay, Halleluja. Hier ist schon der Erste, der bezeugen will, was passiert ist. Kommt einfach nach vorne. Wenn du ein Wunder gerade jetzt in diesem Gottesdienst erlebt hast, bis zu diesem Punkt im Gottesdienst ein Wunder erlebt hast und du konntest es jetzt testen, dann komm einfach nach vorne und erzähl, was passiert ist. Ja, hier ist schon der Erste, du darfst dich darüber stellen. Genau. Und dann einfach einer nach dem anderen. Kommt einfach nach vorne. Stellt euch einfach hier hinter ihm an. Jeder, der ein Wunder erlebt hat, der gerade sich gemeldet hat, komm einfach nach vorne und erzähl, was passiert ist. Erzählt einfach, was passiert ist. Kommt einfach schon nach vorne. Genau, einer nach dem anderen kann erzählen. Halleluja, Halleluja. Wir beginnen mit dir, weil die Sache ist die, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. In dem Moment, wo wir von den Wundern hören, setzen sich wieder weitere Wunder frei. Das ist der Geist der Weissagung. Jedes Zeugnis setzt wiederum die Kraft frei, ähnliche Dinge weiter zu bewirken. Halleluja, du bist als Erster nach vorne gekommen. Was ist bei dir passiert? Ich habe einen Schlaganfall gehabt am Frühjahr. Du hattest einen Schlaganfall? Ja, und seitdem habe ich nicht mehr fast kaum laufen können. Seitdem hast du kaum mehr laufen können? Linke Fuß, da war überhaupt keine Kraft drin. Da war keine Kraft drin? Überhaupt nicht. Gar nicht. Und das hat uns so langsam, ich so gekommen, dann ich war aber der Fuß überlastet. Ja. Dann waren sie alle zwei. Und wie war es jetzt, als du hierher kamst? Hattest du in beiden Füßen nicht richtig? Beide Füße ein Problem. Oder Beine, du meinst Beine, ja. Schwäbisches Füße, konnte, Beine, das Gleiche. Ich konnte kaum reinlaufen, aber jetzt geht's wieder. Und jetzt geht's wieder, dann lauf mal. Halleluja, preis den Herrn, er hat einen Schlaganfall gehabt im Frühjahr und konnte seither nicht mehr richtig laufen. Mit beide Beine, das ist der Hammer, schaut mal her. Beide Beine, wow, danke Jesus, Halleluja, komm, gib mir ihm die Ehre, Halleluja. Oh, danke Jesus, Amen. Kein Vergleich zu vorher, das glaube ich auch, wenn du sagst, du konntest vorher kaum laufen. Ja. Amen, jetzt läufst du ja hier wie ein junges Reh, hüpfst du hier schon fast. Halleluja, preist den Herrn, Amen, danke Jesus, ich freue mich für dich, Halleluja. So wunderbar, Halleluja, was ist bei dir passiert? Hallo, bei mir sind Traumatisierungen der Hintergrund. Ja. Und ich habe alles aufgeschrieben und heute mit hierher genommen. Und alles, was du hattest? Alles. Aber jetzt pass auf. Du darfst ja etwas aussuchen. Jetzt pass auf. Ich möchte jetzt einfach nur wissen, was ist bis jetzt passiert? Befreiung im Herzen. Okay. Und ganz viel Liebe, die ich gerade spüre, die ich mir so sehr gewünscht habe, Halleluja, wieder mit Liebe in die Welt zu schauen. Okay. Und Vater, jetzt danke ich dir von ganzem Herzen, Herr, dass du dich um all diese Dinge kümmerst. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt legen wir dir auf den Altar. In Jesu Namen. Halleluja. Gib mir Jesus die Ehre. Ja, Halleluja. Ja, was ist bei dir passiert? Ja, ich habe zwei Wunder erlebt. Zwei Wunder, zwar, wow. Das ist habe ich geradezu. Also. Dreist. Also. Scherz. Upsa. Fangen wir mit dem ersten Wunder an. Grüne Star und, der grüne Star war bei dir. Graue Star. Und der graue. Und habe einfach nicht so klar gesehen. Du hast nicht so klar gesehen. Und ja. Auf die Weite oder überhaupt generell? Überhaupt. Generell. Überhaupt. Das heißt, und die Brille, die ist jetzt nicht wegen dem Star, sondern das ist allgemein? Allgemein. Okay, aber du hast wie einen Schleier gesehen. Ja, genau. Und jetzt, wie ist es jetzt? Und jetzt ist das rechte Auge einfach klarer geworden. Ja. Und das linke, da brauche ich noch Wunder. Okay, also das rechte Auge ist jetzt schon klarer geworden? Ja. Und okay, das heißt, du hast, wenn du das linke Auge, halt mal das linke Auge zu. Okay, dann siehst du klarer als du hergekommen bist. Ja, genau. Halleluja, danken wir mal Jesus dafür. Halleluja. Und danke, Herr, dass du auch das andere Auge noch berührst. Du machst keine halben Sachen, Herr. In Jesu Namen. Oh, Jesus. Halleluja. Wenn du wieder bei dir bist, muss mir noch das zweite Wunder erzählen, was passiert ist. Aber solange erzählst du mal, was bei dir passiert ist. Ich habe auf der linken Seite des Fußes habe ich einen Hallux. Hallux. Mhm. Ja, und da ist immer wieder so ein Druck drauf. Und der Schuh ist auch enger als dieser hier, logischerweise. Und da ist jetzt mehr Platz im Schuh. Jetzt hast du mehr Platz im Schuh. Da habe ich jetzt mehr Platz im Schuh. Hast du den Schuh mal ausgezogen und geguckt? Nee, noch nicht. Okay. Ich merke, da tut sich noch was, weil da ist noch Druck drauf, aber es muss noch gehen. Okay, aber du hast gemerkt, dass wieder der Hallux geschrumpft ist, dass jetzt der Platz zwischen dem Schuh und dem... Genau, linke Seite. Das heißt, du bist gerade dabei zu beobachten, wie er weiter schrumpft. Genau. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Einmal hatte ich eine Frau, die hat bezeugt, nach so einem Wunder hat sie plötzlich gerufen und gesagt, mein Schuh ist gewachsen. Weil der Fuß geschrumpft war. Halleluja. Weißt du, wie fühlt sich das an? Noch leichter. Noch der leichter. Der Druck ist zurückgegangen. Der Druck ist noch weiter zurückgegangen. Das heißt, der Hallux zieht sich weiter zurück. Ja. Dann lassen wir ihn einfach wirken. Halleluja. Danke, Jesus. Und nachher ziehst du deinen Schuh aus und guckst es an. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Also erstmal der Mann vorhin mit den verschiedenen langen Beinen. Ja. Das ist meiner. Das ist dein Mann, okay. Ich bin die Frau dazu. Okay, Halleluja. Das heißt, du kannst bezeugen, dass er nicht gelogen hat. Ich kann es bezeugen, er hat nicht gelogen. Amen. Super. Und was ist bei dir passiert? Ich bin zur Konferenz gekommen mit einer leichten Thrombose im linken Bein. Okay. Und mit Krampfadern. Ja. Und heute hierher zusätzlich mit Hüftschmerzen. Okay. Die Hüftschmerzen sind weg. Ja. Der Knubbel von der Thrombose ist auch schon aufgelöst. Wow. Wow, das heißt, du bist mit einem Knubbel, mit einem Thrombose-Knubbel hierher gekommen. Ich bin mit dem Knubbel hier. Wo war der Knubbel? Hier. Da. Da war der. Und jetzt ist da nichts mehr. Jetzt ist nichts mehr. Es ist kein Knubbel mehr da. Nee, tatsächlich. Es ist kein Knubbel. Marion, fühl mal, du bist Krankenschwester. Schau mal, ob ein Knubbel ist. Sie weiß, wo die sind. Wie ist es? Überhaupt kein Knubbel. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, ihr. Wow, das ist ein kreatives Wunder. Amen. Also der Knubbel ist weg. Was war noch passiert? Die Hüftschmerzen. Die Hüftschmerzen sind auch weg. Und ich erwarte, dass die Krampfadern auch noch zurückgehen. Amen. Die hast du noch nicht angeschaut. Ich fühle sie hier noch, aber ich merke, wie die innen drinnen sich warm anfühlen. Also die Dicken fühlen sich warm an. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes ist schon drauf. Amen. Wollen wir noch ein bisschen mehr Strom drauf geben? Natürlich, immer. Halleluja. Wow, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Wow, jetzt erzähl mir dein zweites Wunder. Und ich habe fast keine Bandscheibe mehr gehabt hier unten. Wow, das ist heftig. Ja. Mehrere, oder wie? Mehrere Bandscheiben, die gefehlt haben. Okay, im Lendenwirbelbereich. Ja, hier unten einfach. Und wenn ich lange gestanden bin oder viel geschafft habe, habe ich immer wahnsinnige Schmerzen gehabt. Und was ist jetzt passiert? Und jetzt ist es viel leichter. Aha. Das heißt, du hattest Schmerzen, als du hergekommen bist. Auch. Ja. Ja, ja. Und jetzt ist es viel leichter und ich habe gemerkt, wie richtig die Kraft reingegangen ist. Wow. Warm ist. Wow. Und was konntest du denn dann wegen den Schmerzen? Gab es eine Bewegungseinschränkung auch oder so? Ja, ich konnte einfach nicht richtig mich so bücken. Du konntest dich nicht nach vorne bücken? Upsa, wir sind ein bisschen unter der Kraft Gottes, aber das macht nichts. Halleluja. Ja, genau. Okay, dann bück dich einfach mal ein bisschen. Upsa, genau. Wow, das konntest du nicht machen. Nee, das konnte ich nicht so richtig machen. Das konntest du. Es hat immer wehgetan und jetzt nicht mehr. Jetzt tut es nicht mehr weh. Nee. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ohren. Oh, fühlt sich, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, danke, Herr. Geben wir Jesus mal die Ehre. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich weiß. Oh ja, genau. Stehen wir mal auf, geben wir ihm, weil es ist er. Er ist der Heiler. Halleluja. Halleluja. Pass auf. Ich weiß, da haben sich ja noch viel mehr Leute gemeldet, die ein Wunder erlebt haben. Wenn du jetzt nicht nach vorne gekommen bist, um zu erzählen, was passiert ist, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Schreib uns einfach, was passiert ist. Schreib uns dein Wunder. Manche Dinge kannst du natürlich auch erst nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen feststellen, wenn es der Arzt vielleicht bestätigt oder wie auch immer. Aber schreib uns einfach diese E-Mail. Sag uns einfach, was passiert ist und was sich verändert hat. Okay? Halleluja. Gibt es jetzt noch jemanden spontan, der noch was bezeugen möchte? Weil gerade während wir von den Wundern weiter erzählt haben, setzt sich die Wunderkraft Gottes weiter im Raum frei. Also ist jemand, der noch spontan was bezeugen möchte? Ja, okay, was ist bei dir passiert? Also ich habe schon im Teenie-Alter sehr schlechte Zähne gehabt, habe viele Krone, Brücke, Wurzelbehandlung und seit einiger Zeit Probleme in den Wurzeln. Ja. Aber ich möchte nicht zum Zahnarzt. Ja. Und ich merke, es arbeitet, es entspannt sich. Ja. Ganz warm. Das heißt, du hattest Schmerzen, als du herkamst? Ja. Und jetzt arbeitet es? Zwei Wochen und jetzt arbeitet es. Ja. Wow, und du merkst, dass die Schmerzen zurückgehen? Ja, es wird weniger und es wird warm. Und es wird warm. Halleluja, danke Jesus. Danke, Jesus. Möchte noch jemand was bezeugen, was passiert ist? Möchte noch jemand was bezeugen? Ich gehe nochmal rum. Möchte noch jemand was bezeugen, was passiert ist? Halleluja. Ja, was ist bei dir passiert? Ich hatte den Eindruck, dass ich besser höre. Das war auch lauter. Okay, das, komm mal her. Halleluja, weil auf das habe ich nämlich noch gewartet zum Beispiel. Halleluja. Weißt du, das heißt, du hattest Hörgeräte, oder? Nee, aber ich höre schlecht. Also wenn jemand im anderen Raum was gesagt hat, habe ich es nicht verstanden. Das ist wie so dumpf. Ja, also halt, dass ich mein Gesang nicht gut höre. Ja, und wie hast du jetzt festgestellt, dass es... Also es war auf einmal lauter. Auf einmal war alles lauter. Ja. Preis den Herrn, Amen. Da glaube ich für Wiederherstellung. Wow, danke Jesus. Halleluja. Möchte noch jemand was bezeugen? Möchte noch jemand was bezeugen? Halleluja. Möchte noch jemand was bezeugen? Schau nochmal hier rum. Möchte noch jemand was bezeugen, was passiert ist? Halleluja. Hat jemand noch festgestellt, dass es bei den Augen klarer geworden ist? Möchte noch jemand was bezeugen? Okay, da drüben noch? Noch jemand? Okay, schreib uns einfach eine E-Mail. wunder@glorylife.de. Okay? Halleluja. Und jetzt pass auf. Jetzt möchte ich Folgendes beten. Für jeden Einzelnen von uns. Oh ja, ja. Puh. Ich spüre es schon. Halleluja. Weil Gott möchte, dass jeder Einzelne von uns wirklich als ein Träger dieser Warmfront von hier nach draußen geht. Also, Gott möchte nicht nur einzelne Wunderwirker oder einzelne Heilungsdiener, sondern Gott möchte Söhne und Töchter, die wirklich eine wandelnde Warmfront sind für diese Welt. Wer von euch möchte eine solche wandelnde Warmfront sein? Halleluja, okay. Vater, streck einfach deine Hände aus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir heute deinem Wort gehorsam geworden sind, Herr, und wirklich in diese Realität deiner Herrlichkeit eingetaucht sind, Herr, als unsere Realität, Herr. Herr, es ist unsere Realität als Leib Christi. Es ist unsere Realität als Söhne und Töchter Gottes. Wir danken dir, Herr, für all die Wunder, die passiert sind, Herr, die jetzt bereits bezeugt wurden und für die, die noch nicht bezeugt wurden, aber die auch bereits passiert sind, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wirken hier in diesem Raum. Aber Herr, wenn wir diesen Raum verlassen, Herr, dann wollen wir erleben, Herr, dass dieselbe Herrlichkeit, dieselbe Warmfront, Herr, dorthin geht, Herr, wo wir hingehen, Herr. Und dass Menschen genau das Gleiche erleben, dass sich Tumore, dass sich Knoten, dass sich Knubbel auflösen, wo wir hingehen und wo wir die Hände drauflegen, Herr. Herr, dass kreative Wunder passieren, neue Bandscheiben sich bilden, Herr, neue Knochen sich bildet, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Herr, wo auch immer wir hingehen, Herr. Danke, Vater, Herr, dass wo wir hingehen, Herr, dass Warmfront auf Kaltfront trifft, Herr. Und in dem Namen Jesus, Herr, setze ich jetzt jeden Einzelnen frei, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, das in Jesaja 60,1 steht. Und ich spreche das aus über dir, auch über dir über Livestream. Und ich sage zu dir, steh auf, sei Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Halleluja. Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Halleluja. Halleluja. Geh in diesem Bewusstsein, geh in dieser Klarheit in Jesu Namen. Pass auf, ich sehe gerade, wie so eine Wolke sich bildet nochmal im Raum. Und wenn du einfach deine Hände da reinstreckst, ich spreche einfach da rein, dass wirklich diese Wolke, wie so Blitze gehen aus von dieser Wolke auf jeden Einzelnen von uns, um dich wirklich zuzurüsten, zu befähigen. Vater, in dem Namen Jesu Christi, Herr, danke ich dir für diese Herrlichkeitsblitze hier überall in diesem Raum, Herr. Ich danke dir, Herr, dass deine Söhne und deine Töchter, Herr, aktiviert werden, Herr, im Raum des Geistes, im Raum der Herrlichkeit, Herr, im Raum des Übernatürlichen, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke für Zurüstung, Herr. Danke für übernatürliche Zurüstung, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Überall im Raum. Überall im Raum. Lass es nochmal rein. Weißt du, verbind dich einfach. Pass mal auf, wir machen einfach mal Folgendes. Verbind dich wirklich mit diesem Wort Gottes, weil es kommt durch Menschen. Es ist tatsächlich so. Weißt du, jetzt in diesem Moment bin ich gesetzt, um das Wort zu sprechen. Also verbinde dich damit, wenn ich jetzt gleich sage, in Jesu Namen, dann empfang wirklich deinen Herrlichkeitsblitz, der dich befähigt, wirklich als dieser Träger seiner Baumfront in diese Welt hinauszugehen. 1, 2, 3, in Jesu Namen. Oh, da ist es. Auch hier, der Seite. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du in dieser Zeit dein Haus der größeren Herrlichkeit baust, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden von uns in dieses Haus hineinbaust, dass du jeden einzelnen von uns zu einem Teil deines Hauses der Herrlichkeit machst, Herr. Die einen sind Grundsteine, die anderen sind Ecksteine, die dritten sind Wandsteine, die vierten sind Giebelsteine, Herr. Aber jeder Einzelne in deiner Kraft, in deiner Herrlichkeit ist ein lebendiger Stein in diesem Haus der größeren Herrlichkeit, das du in dieser Zeit baust, Herr. Und Herr, ich danke dir, dass jeder Einzelne seinen Platz findet, immer mehr seinen Platz einnimmt, Herr, und immer mehr in der Berufung, in der Bestimmung geht, die du für ihn oder für sie hast, Herr. Danke, Herr, dass du dein Haus baust. Und danke, Herr, dass wir Teilhaber sein dürfen. Danke, dass wir mitbauen dürfen, Herr. Danke, Herr, dass wir ein Teil deines Hauses sein dürfen, ein Teil dieses Herrlichkeitshauses, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke auch, Herr, dass du uns Gaben gegeben hast, Herr, die wir einbringen dürfen, Herr. Danke, Herr, für diese wunderbaren Gaben des Lobpreises, der Anbetung, Herr. Halleluja. Danke, Herr, für die Gaben von Gebet, Herr. Danke für die Gaben von Hilfeleistung im Ordnerdienst oder im Büchertisch oder im Kinderdienst oder im Begrüßungsdienst oder im Café oder wo auch immer. Ich danke dir, Herr, für jede einzelne Gabe, Herr, die du gesetzt hast und die du gegeben hast, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen seinen Platz finden lässt, Herr, in diesem Haus der größeren Herrlichkeit, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst und dass du uns positionierst. Positionierst in dieser Zeit für dieses Haus der größeren Herrlichkeit. Ich möchte dir sagen, wenn du auf dem Herzen hast und sagst, ja, ich möchte mich einbauen lassen, auch hier in diesem Haus der größeren Herrlichkeit. Ich möchte irgendwo meinen Platz finden, auch in Mitarbeit. Weißt du, wir haben so Zettel, die am Infotisch ausliegen oder am Welcome-Tisch oder am Infoständer ausliegen. Und da kannst du ankreuzen, für welche Dienste du dich interessierst. Das nennt sich Zugehörigkeitserklärung. Das ist aber keine Mitgliedschaft oder irgendwas. Du erklärst dich damit nicht für irgendwas Mitglied. Du kommst auch nicht in irgendeine Mitgliedskartei oder so, sondern es ist einfach nur, dass du sagst, ja, mit meinem Herzen fühle ich mich zugehörig und ich möchte einfach ein Teil sein. Ich möchte mich einbauen lassen. Ich möchte mitarbeiten an irgendeiner Stelle und um es dir leichter zu machen, haben wir einfach verschiedene Sachen zum Ankreuzen, aber du kannst auch selber Sachen noch eintragen, was du gerne machen würdest und dann vermitteln wir dich einfach, die Astrid im Büro macht es, vermitteln dich dann einfach an die entsprechenden Dienstbereichsleiter, an die entsprechenden Bereiche, sodass du dich einfach da melden kannst und einfach Kontakt aufnehmen könnt und du dich einfach mit einbauen lassen kannst. Weil ich glaube, das ganz wichtig ist in dieser Zeit, dass wir nicht nur Konsumenten sind dessen, was Gott tut, sondern dass wir Teilhaber sind, weil die Teilhaber sind die, die die wirkliche Dividende sozusagen bekommen, weil das Wort Gottes sagt, gib und es wird dir gegeben werden. Ja? Und zwar nicht nur zurückgegeben, sondern es wird ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß in deinen Schoß zurückgegeben werden. Deswegen einfach, wenn du noch nicht irgendwo eingebaut bist, dann empfehle ich dir einfach wirklich, dich einbauen zu lassen, den Heiligen Geist zu fragen, wo soll ich eingebaut werden, wo ist meine Position in dieser Zeit, in dem, was Gott tut. Halleluja. Und jetzt wollen wir ihm auch noch geben und uns wirklich beteiligen, auch an seinem Reich mit unseren Finanzen. Ihr könnt ruhig weiterspielen, einfach bleibt einfach drauf. Einfach mit unseren Finanzen wollen ihm wirklich eine Gabe bringen, auch was das angeht, weil auch da gibt er uns das Vorrecht, dass er mit uns zusammenbaut. Und weißt du, wenn wir wirklich erkennen, was er baut, dann werden wir wirklich auch erkennen, welches Vorrecht es ist, dass wir mitbauen dürfen und dass wir tatsächlich uns beteiligen dürfen. Weißt du, ich bettel niemand an, dass er irgendwie gibt in dieses Werk oder in diesen Dienst, weil ich weiß, dass Gott in diesem Dienst ist und da weiß ich, es ist einfach das größte Vorrecht, wenn man in diesen Dienst geben kann. Und wenn du das siehst, dann wirst du es sowieso tun und wenn du es nicht siehst, dann kann ich es auch nicht ändern. Deswegen bist du bei uns immer vollkommen frei in deinem Geben. Aber ich möchte dir was vorlesen, das hat mich gerade jetzt die Tage wieder so beeindruckt, weil es heißt in einer Stelle in dem Psalm, ich glaube es ist Psalm 110 Vers 3, heißt es, mein Volk ist voller Willigkeit am Tage meiner Macht. Und ich habe jetzt wieder diese Stelle gelesen in 2. Mose 36, wo letztendlich davon die Rede ist, wo sie dieses allererste Zelt der Begegnung bauen, wo sie dieses erste Haus der Herrlichkeit sozusagen bauen, nämlich dieses Zelt des Mose, diese Stiftshütte. Und da heißt es, so rief Mose Bezalel und Oholiab und jeden Mann mit einem weisen Herzen herbei, dem Gott Weisheit ins Herz gelegt hatte, jeden, den sein Herz willig machte, ans Werk zu gehen, um es auszuführen. Und dann, also das waren die Handwerker. Und dann heißt es, und sie nahmen von Mose das ganze Hebopfer entgegen, das die Söhne Israel für die Arbeit am Bau des Heiligtums gebracht hatten, um ihn auszuführen. Das heißt, sie haben einfach dem Volk gesagt, okay, wir nehmen ein Opfer ein, um dieses Haus der Herrlichkeit zu bauen. Ja? Und die Leute haben angefangen zu geben. Und da heißt es hier, diese aber brachten immer noch freiwillige Gaben, morgen für morgen. Da kamen alle weisen Männer, die alle Arbeit des Heiligtums ausführten, Mann für Mann von ihrer Arbeit und sagten zu Mose, das Volk bringt viel, mehr als genug zur Verwendung für die Arbeit, deren Ausführung der Herr geboten hat. Da gab Mose Befehl und man ließ im Lager den Ruf ergehen, niemand soll mehr eine Arbeit für das Hebopfer des Heiligtums anfertigen. Und so hörte das Volk auf, noch mehr zu bringen. Und alle Spenden reichten ihnen aus, um die Arbeit zu tun, sodass noch etwas übrig blieb. Also das ist, beeindruckt mich immer wieder. Das ist so ein Zeichen dieser Großzügigkeit. Die Leute haben so gegeben, dass Mose am Schluss sagen muss, jetzt reicht's. Amen. Halleluja. Jetzt ist wirklich genug. Also das ist, wenn du erkennst, woran du baust. Die haben erkannt, hey, die bauen da wird nicht nur ein Gebäude gebaut, nicht nur ein Zelt aufgebaut, nicht nur irgendwie ein Altar gebaut, sondern hier geht's um die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen waren sie einfach willig und deswegen haben sie gegeben und du hättest sie und du musstest sie stoppen, wenn sie nicht mehr hätten geben sollen. Amen. Und ich glaube, so ist dein Herz, wenn du erkennst, worein du säst, weißt du, was du baust, was wir bauen, weißt du, dann erkennst du, was für ein Vorrecht es ist, ein Teil davon zu sein. Deswegen einfach in aller Freiheit, lass dich führen und leiten heute Morgen. Was darf ich geben? Ich stopp dich jetzt nicht, sondern du darfst einfach deinem Herzen freien Lauf lassen und sagen, was darf ich hineinsäen in den Bau dieses Hauses der Herrlichkeit, des Gott jetzt in dieser Zeit baut. Und ich spreche nicht von einem Gebäude. Ja, unser Anbau ist eh schon fast fertig, obwohl wir noch ein bisschen auch natürlich zu bezahlen haben. Aber egal, verstehst du, es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam das Haus der Herrlichkeit bauen. Amen. Und du kannst daran teilhaben mit deinen Gaben und das tun, was dir der Heilige Geist zeigt. Also lass deinem Herzen freien Raum. Wir geben jetzt die Eimer hier durch vor Ort. Du hast immer zwei Möglichkeiten bei uns hier live vor Ort zu geben. Entweder kannst du in bar einfach dein Saatkorn da hineingeben in diese Eimer oder aber du kannst eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl nehmen, die eine Hälfte in den Eimer werfen als Zeichen, dass du gegeben hast und reintragen, wie viel du überweisen wirst und die andere Hälfte, da sind die Überweisungsdaten drauf und dann kannst du es in den nächsten Tagen überweisen. Und Gott segne segne dich, das weiß ich, Halleluja. Weil das Wort sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden, Halleluja. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du die Möglichkeit, ganz bequem entweder die IBAN zu benutzen, um eine Überweisung zu tätigen, oder die PayPal-Daten, die eingeblendet werden, oder du gehst einfach auf unsere Homepage, glorylife.net/geben, und da hast du die Möglichkeit, deine Kreditkartendaten zu benutzen, um einfach dein Saatopfer oder Hebopfer oder wie auch immer du es nennen möchtest, einzubringen. Halleluja. Okay, lass es einfach durchgehen, die Eimer. Und während wir die Eimer durchgehen lassen, ganz kurz vielleicht eine Sache noch. Betet mit für mich. Jetzt am Dienstag habe ich eine interessante offene Tür. Da bin ich eingeladen in ein Kloster und da treffen sich 30 evangelische Pfarrer zu einer Tagung und sie wollen von mir etwas hören zum Thema Heil und Heilung. Ja, weißt du, Herrn? Also betet dafür, dass es ein gutes, geisterfülltes Treffen wird. Ja? Okay. Und dann haben wir ja Dienstagabend wieder unsere Glory House Tag und deswegen lese ich euch heute einfach ein paar Zeugnisse von Glory Häusern auch vor, was in den Glory Häusern passiert. Und wenn du noch kein Glory House hast, dann such dir einfach eins in deiner Nähe. Die Liste mit den Glory Häusern liegt am Welcome Tisch aus oder auch an der Pinnwand im Café findest du sie oder natürlich auch im Internet. Und hier habe ich verschiedene Zeugnisse aus den Glory Häusern, jetzt gerade vom letzten Glory House Treffen im Oktober. Zum Beispiel hier aus einem Glory House heißt es: Es kam eine Heilungssalbung über uns für Knieleiden. 4 Personen, darunter eine Besucherin, empfingen gleichzeitig etwas wie Feuer in den kranken Knien. Und die Folge waren Schmerzfreiheit und neue Beweglichkeit. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Glory House. Im anderen Glory House heißt es hier: Eine verrenkte Wirbelsäule mit Schmerzen im Nacken und in der Hüfte, nach Gebet sofort geheilt. Halleluja. Preist den Herrn. Hier ein anderes Glory House. Während des herrlichen Lobpreises am Glory House Abend wurde bei einer Teilnehmerin die behandlungsbedürftigen Schulterbeschwerden geheilt. Das Händeheben zur Anbetung war plötzlich ohne Schmerzen möglich. Preist den Herrn. Ist es nicht stark? Halleluja. Und was haben wir noch? Halleluja. Preist den Herrn. Genau. Hier, das ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal vorgelesen habe. Das weiß ich gar nicht. Das ist von Ende September. Aber ich glaube, ich hatte es noch nicht gelesen. Hier, das ist auch aus einem Glory House. Ein Teilnehmer hatte 3 Monate lang immer wieder verschiedene körperliche Beschwerden, die so weit gingen, dass er nur noch mit einem Strohhalm Essen zu sich nehmen konnte und völlig abgemagert war. Nun ist er wieder topfit, kräftig und schmerzfrei. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Und hier auch noch ein super Zeugnis. Eine Glory House Teilnehmerin hat ihrem Kollegen das Evangelium gepredigt. Dann ist er später auf das Volksfest gegangen und dort hat er wieder das Evangelium gehört und dort hat er sich für Jesus entschieden. Halleluja. Weißt du, Herr. Ist doch super. Danke, Jesus. Ja, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Halleluja. Vater, danke für jeden Einzelnen, der hinzugebracht hat sozusagen, wie damals die Israeliten zu Mose gebracht haben, Herr, um das Haus der Herrlichkeit zu bauen. Herr, jetzt bauen wir dein Haus der größeren Herrlichkeit, Herr. Das Haus des neuen Bundes, Herr, als deine lebendigen Steine. Und Herr, wir sind nicht nur Konsumenten, Herr, sondern wir sind Teilhaber. Ja, wir haben das Vorrecht, daran teilzuhaben, dass dein Reich hier auf der Erde gebaut wird, Herr, dass etwas Ewiges hier auf der Erde gebaut wird. Etwas, was Ewigkeitswert und Ewigkeitsbedeutung hat, Herr. Und wir danken dir für dieses Vorrecht, Herr. Und wir danken dir für deine Verheißungen, die du uns gegeben hast, Herr. Du hast nämlich gesagt, Herr, wenn wir in dein Reich hineingeben, Herr, dann wirst du uns wiederum alles geben, was wir brauchen. Und du sagst in 2. Korinther 9, 8, du vermagst uns jede Gnade überreichlich zu geben, sodass wir alle Zeit in allen Dingen alle Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk. Danke, Herr, dass gerade auch jetzt in dieser Zeit offenbar und sichtbar wird, Herr, dass es bei deinen Söhnen und Töchtern nicht Mangel gibt, nicht Mangel regiert, nicht Mangel herrscht, Herr, sondern dass dein Überfluss, dein Überreichtum sozusagen herrscht in dem Namen von Jesus. Wir preisen dich dafür, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. So, und jetzt setzen wir die Kraft Gottes frei zu Menschen, die nicht hier sein können heute und deswegen einfach hier nicht direkt die Heilung empfangen können. Aber gemäß Apostelgeschichte 19, 11 können wir Tücher auf die Kranken legen, können sie nehmen aus der Salbung, so wie damals von Paulus haben sie die Tücher genommen, sie haben sie auf die Kranken gelegt und die Kranken wurden gesund, Dämonen sind ausgefahren, Menschen wurden geheilt und befreit. Und das erwarten wir heute Morgen. Wir erwarten heute Morgen kreative Wunder. Es hätte bereit, kreative Wunder zu erwarten, da wo diese Kleidungsstücke aufgelegt werden. Wir haben so viele kreative Wunder heute heute auch schon gesehen und werden noch mehr sehen, auch durch diese Tücher. Halleluja. Also streck deine Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass diese kreative Kraft, die hier ist heute Morgen, Herr, dass sie zu den Kranken fließt, Herr, da, wo ein kreatives Wunder gebraucht wird, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass deine Kraft, Herr, außer Raum und Zeit ist, Herr. Und wo immer und wann immer diese Tücher auf Kranke gelegt werden, danke ich dir, Herr, dass die Warmfront die Kaltfront trifft, Herr. In Jesu Namen. Und dass die Blitze sich entladen. Blitze der Wunder, Blitze der Zeichen, Blitze der Befreiung, Blitze der Errettung, Herr. Blitze des neuen Lebens, Herr. In dem Namen von Jesus. Danke, Vater, jetzt frei. Streck deine Hände nur aus und setz die Kraft frei. Weißt du, sie ist in dir. Du musst es glauben, dass er auch in dir ist. Diejenigen, die glauben, werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. In Jesu Namen. Oh ja. frei. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Halleluja. Du kannst gleich noch sitzen bleiben, genau. Halleluja. Ich möchte euch noch was vorlesen zum Schluss. Wir sind fast am Schluss. Halleluja. Danke, Jesus. Auch für die über Livestream, ganz wichtig. Johannes 3, Vers 3. Beziehungsweise ich lese ab Vers 2. Oder ich lese ab Vers 1. Was so schön ist. Das ist nämlich eine super Geschichte. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Das heißt also, einer von denen, die eigentlich sehr kritisch gegenüber Jesus waren. Ja. Und dieser kam zu Jesus bei Nacht, ja, also absichtlich bei Nacht, weil er wollte nicht, dass seine Pharisäerkollegen das mitkriegen. Wir haben ja auch manchmal Besucher, die inkognito kommen. Ja. Die sagen niemand, wer sie sind, und sie gucken einfach nur, was passiert. Das ist in Ordnung, weil Nikodemus war auch so. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ja, Gott ist mit uns. Das habe ich ganz am Anfang des Gottesdienstes gesagt, Gott ist mit uns. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Mit anderen Worten, Nikodemus kommt zu Jesus und er will eigentlich verklausuliert, will er eigentlich das Geheimnis von Jesus wissen, warum diese Wunder bei Jesus passieren. Und Jesus gibt ihm als Antwort eine ganz simple Antwort, die aber für Nikodemus erstmal schwierig zu nehmen ist. Er sagt nämlich: Ihr müsst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst aus dem Geist Gottes geboren sein, damit Gott wirken kann in deinem Leben. Und Nikodemus sagt: Wie soll das gehen? Eben der Verstand sagt, ich bin ja schon geboren, im Leib meiner Mutter habe ich lang hinter mir gelassen, also wie soll das gehen? Und Jesus sagt eben, es ist nicht eine natürliche Geburt, sondern es gibt eine Geburt aus Wasser und Geist. Wasser ist das Taufwasser, letzte Woche hatten wir Taufe, ja? Wasser ist das Taufwasser, aber der Geist ist das, was letztendlich, das Wasser ist das Zeichen, ja? Das Taufwasser ist das Zeichen, aber der Geist ist die Substanz, aus der du von Neuem geboren wirst. Und diese neue Geburt braucht jeder Mensch. Wenn du freien Zugang zu Gott haben möchtest, dann musst du von Neuem geboren werden, weil der natürliche Mensch, Paulus sagt es in Römer 3, 23, der natürliche Mensch kann die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Er ist getrennt von der Herrlichkeit Gottes. Er braucht diese Neuschaffung, die Gott bewirkt und nur Gott bewirken kann, aber die Gott bewirkt in dem Moment, wo wir ihn sie bewirken lassen. Weil Jesus nämlich genau dafür das Erlösungswerk vollbracht hat. Er hat alles dafür vollbracht, damit Menschen von Neuem geboren werden können. Damit jeder Mensch von Neuem geboren werden kann. Deswegen sagt Johannes, jeder, der ihn aufnimmt, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Das heißt, dem gibt er die Macht, von Neuem geboren zu werden aus Gott. Weil erst dann bist du ein Kind Gottes. Du musst aus Gott geboren sein, damit du ein Kind Gottes bist. Sonst bist du ein Kind deiner Mutter und deines Vaters. Weil du bist aus deiner Mutter geboren, deswegen bist du ein Kind von Frau sowieso. Ja? Aber wenn du ein Kind Gottes sein willst, dann musst du aus Gott geboren sein. Und wenn du heute Morgen hier bist, und das ist zum Schluss wirklich eigentlich das Allerwichtigste für dich, wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht diese Gewissheit hast und noch nicht das erlebt hast, dass du wirklich von Jesus neu gemacht wurdest, dass du wirklich dieses neue Leben von Jesus hast, ja, dass dir vergeben ist, dass deine Sünden abgewaschen sind, dass du ein neues Leben hast aus Gott, dass du wirklich sagen kannst, wie es Johannes sagt, Kinder, ihr seid aus Gott, dass du sagen kannst, ja, ich bin aus Gott, ich bin aus Gott geboren, Jesus lebt in mir, ich bin ein neuer Mensch, ich habe seinen Geist empfangen. Wenn du noch nicht diese Gewissheit hast, hier heute Morgen, dann möchte ich zum Schluss für das größte aller Wunder beten. Und das ist die neue Geburt. Und ich sage dir, du empfängst es in dem Moment, wo du einfach Ja sagst, wo du ihn einfach reinlässt, wo du einfach sagst, ja, Jesus, komm in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens, wasche du durch dein Blut alle meine Sünden und alle meine Schuld ab und mach du oder gib du mir ein ganz neues Leben. Amen. Und wenn du hier bist und du möchtest dieses neue Leben in Christus empfangen, weil du es noch nicht hast, ja, das ist die Voraussetzung, weil du es noch nicht hast. Vielleicht hast du mal irgendwann mal vor Jahren irgendwie dich entschieden, irgendwie Christ zu sein, aber du hast nicht aus dieser Substanz heraus gelebt und es ist so, dass du einfach wie getrennt bist von Gott, auch heute Morgen dich auch getrennt siehst und einfach nicht mehr diese Gewissheit hast oder überhaupt nie diese Gewissheit hattest, ein Kind Gottes zu sein in deinem Leben, dann sollst du heute nicht hier nach Hause gehen, ohne diese Gewissheit zu haben. Und ich werde jetzt gleich mit jedem und für jeden beten, der sagt, jawohl, ich möchte das. Auch wenn du über Livestream zuschaust, kannst du mit dabei sein. Ich sehe dich zwar nicht direkt, aber du kannst dich da mit eins machen und uns hinterher eine E-Mail schreiben. Wenn du heute Morgen hier live dabei bist und du sagst, ja, ich möchte wirklich diese neue Geburt, dann gib mir einfach gerade jetzt ein Zeichen, wo du stehst. Streck einfach deine Hand aus, weil ich möchte jetzt gleich mit dir und für dich beten und dir auch die Hand auflegen, damit diese neue Geburt in dir passiert. Also lass mich das sehen, wenn dich das betrifft. Hier sehe ich eine Hand, da sehe ich eine Hand. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das. Da hinten ist auch jemand, da ist auch noch jemand. Dann streck einfach deine Hand aus und sag, jawohl, ich möchte wirklich diese neue Geburt heute Morgen. Ich möchte nicht nach, da sehe ich auch eine Hand, ich möchte nicht nach Hause gehen, ohne dass ich diese neue Geburt empfangen habe, ohne dass ich diese Gewissheit empfange. Bitte jetzt niemand umherlaufen, bitte die Tür zulassen hinten. Die Tür ist zu, ja, genau. Halleluja. Ist noch jemand da, der das möchte? Streck einfach eure Hand aus. Ja, da hinten ist noch jemand. Ist noch jemand da, der das jetzt möchte? Dann streck einfach deine Hand aus. Ja, okay. Ich sehe diese Hände. Halleluja. Überall verteilt. Pass auf, wir machen es einfach so. Ihr, die eure Hände gehoben habt, kommt einfach ganz schnell aus der Reihe hier raus und kommt hier nach vorne. Und ich möchte einfach gerne hier für euch und mit euch beten. Ja, einfach ganz schnell. Kommt einfach hier nach vorne. Wir machen es einfach fest vor ihm. Halleluja. Danke, Jesus. Gebt mir ihm mal einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Super, schön, dass du da bist. Super. Genau, kannst du dich hier herstellen, genau hier. Nur nicht in den Mittelgang, einfach hier auf der Seite, weil im Mittelgang, da ist die Kamera, deswegen da einfach auf die Seiten, genau. So, hier auch, ja, genau, so, Halleluja. Okay, ist noch jemand da, der einfach noch mit nach vorne kommen möchte? Genau, ja, genau, kommt, stellt euch nebeneinander, genau, so, ja, genau, kommt her. So, dann bin ich ein bisschen näher, dann muss ich so lange Arme machen, Halleluja. Okay, ja, hier kommt noch jemand, herzlich willkommen, super, super, herzlich willkommen, super, hi. Super, Halleluja. Okay, ist noch jemand da, der jetzt dieses Gebet mitbeten möchte? Dann komm einfach nach vorne. Ich werde es jetzt einfach so machen. Ich bete es laut vor und ihr betet es einfach laut nach. Ein Gebet zu Gott, mit dem ihr einfach sagt, jawohl, Jesus, komm du in mein Leben, komm du in mein Herz. Lass mich von Neuem geboren werden. Ihr könnt dazu eure Augen schließen. Ich spreche es nur einfach laut vor und ihr sprecht es einfach laut nach. Und dann werde ich euch einfach die Hände auflegen, okay? Aber ja, das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferweckt worden ist und wer mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet werden. Okay? Also, schließen wir unsere Augen und sagen wir, danke Vater im Himmel, dass du Jesus Christus gesandt hast, um den Weg für mich frei zu machen in deine Herrlichkeit. Und Herr Jesus, du hast gesagt, wenn ich dich aufnehme, dann gibst du mir die Kraft und die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Du lässt mich von Neuem geboren werden. Ich möchte das, Herr. Und so lade ich dich jetzt ein. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben, wasche mich, reinige mich von jeder Schuld und Sünde, von allem, was mich trennen könnte von dir. Und lass jetzt dein neues Leben in mir Gestalt gewinnen. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Heute sage ich, sei du der Herr meines Lebens. In Jesu Namen. Amen.